Nach dem Diner nickte der vorgebliche Vegetarier mit dem Messer in der Hand, die Finger über den Bauch gefaltet, kurz weg. Und auch sein Zauberdoktor, mit den noch immer legendär schlechten Tischmanieren, schloss zurückgesunken im Sessel nach seinem obligatorischen Glas Portwein die Augen hinter den dicken Brillengläsern. Wie stets von unten nach oben, eine gefürchtete morellsche Eigenart, die schauderhaft wirkte. Beide Männer hatten schwache Herzen, beide wurden sie allmählich alt. Eva hatte den Kamin anzünden lassen und eine amerikanische Jazzplatte aufgelegt. Sie wollte am Abend zum tausendsten Male Vom Winde verweht schauen, wegen Clark Gable, ihrem Lieblingsschauspieler. Doch Reichsleiter Bormann, mit geraubtem jüdischem Zahngold im Mund, winkte zynisch lächelnd ab. Der Führer braucht nicht die Entspannung eines Filmabends, sondern einen kräftigen Schuss. Morell schreckte auf, glaubte, angesprochen worden zu sein, schämte sich seiner Schläfrigkeit und erzählte der Runde schnell eine Anekdote von früher, aus seiner Zeit als Schiffsarzt in Afrika, die allerdings alle schon kannten. Dann wurde Apfelkuchen gereicht, Hitlers Magenkrämpfe danach in den Privatgemächern mit Eukodal gelöscht. »Wenn ich in die Vene einsteche, beginnen Sie bitte langsam zu zählen. Wenn Sie bei 15 angelangt sind, spüren Sie keine Schmerzen mehr.« In den Wochen nach seinem Geburtstag, während die Rote Armee Operation Bagration vorbereitete, die ihr ab Ende Juni 1944 den Weg nach Ostpreußen freischießen würde, ging es mit Hitlers Gesundheit stetig bergab. Eva, meist von ihren schwarzen Scotch-Terriern Stasi und Negus begleitet, zeigte sich immer entsetzter über das nachlassende Aussehen und die schwächer werdende Konstitution ihres betagt wirkenden Dauergeliebten. Und wenn sie ihn dafür kritisierte, dass er ständig nach vorn gebeugt lief, versuchte er mit dem Scherz, er trage schwere Schlüssel in der Tasche, seinen unaufhaltsamen Abbau zu überspielen. Doch seine Knie zitterten unübersehbar, wenn er nur länger als ein paar Momente auf dem Balkon stand, sie bei klarem Wetter auf den geröteten Himmel über dem fernen, brennenden München blickten und Eva sich bange fragte, ob ihr schickes Häuschen im Nobelviertel Bogenhausen, das er ihr gekauft hatte, noch stand. Hitler war nicht nur körperlich am Ende, und Goebbels hat wohl selten schamloser gelogen als in seinem Tagebucheintrag vom 6. Juni 1944, dem Tag der Landung der Alliierten in der Normandie. »Professor Morell hilft mir etwas, meinen ein wenig entkräfteten Gesundheitszustand aufzubessern. Er ist auch dem Führer in letzter Zeit gesundheitlich eine starke Stütze gewesen. Ich kann das bei meinem Zusammentreffen mit dem Führer feststellen, der blendend aussieht und sich in guter Stimmung befindet.« Tatsächlich war Hitlers Laune am D-Day, einem weiteren Sargnagel für den NS-Staat, starken Schwankungen unterworfen. Um 9 Uhr am Morgen soll er noch durch den Frühstücksraum gebrüllt haben: »Ist das nun die Invasion oder nicht?« Als Morell herbeieilte und ihm X spritzte, wurde er sofort ruhig, zeigte sich mit einem Male umgänglich und aufgeräumt, genoss den Tag, das schöne Wetter und klopfte jedem, dem er begegnete, jovial auf die Schulter. Bei der Lagebesprechung um 12 Uhr zeigte der Diktator trotz der sich abzeichnenden militärischen Katastrophe zum Erstaunen aller ein strahlendes Gesicht und beim anschließenden Mittagessen, Grießnockerlsuppe, Champignons im Reisrand, Apfelstrudel, verfiel er in einen seiner endlosen, abgehobenen Monologe. Dieses Mal ging es um den Elefanten, der das stärkste Tier sei und, genau wie er selbst, Fleisch verabscheue. Als nächstes beschrieb Hitler ausführlich die Schrecken eines Schlachthofes, den er einmal im besetzten Polen besucht hatte. Dort seien Mädchen in Gummistiefeln bis zu den Knöcheln im Blut gewartet. Morell machte derweil die nächste Schlachttierdrüseninjektion für ihn zurecht. Am Abend des 6. Juni glaubte Hitler noch immer nicht, dass die Invasion an der Nordatlantikküste tatsächlich stattfand, sondern begnügte sich mit der Vorstellung, dies sei nur ein Scheinangriff, ein bloßes Täuschungsmanöver, um ihn zu vorschnellen Reaktionen zu verleiten. Doch das traf nicht zu. Wahrhaftig waren die Alliierten gegen Mitternacht auf einer Frontbreite von 50 Kilometern eingebrochen und hatten die Deutschen komplett überrumpelt. Die Westfront war damit eröffnet. Militärisch hatte das Deutsche Reich nun keinerlei Aussichten mehr. Doch gab es da etwas, das Hitler dieser Tage freudig stimmte. Goebbels hatte endlich mit dem Rauchen aufgehört. Am 14. Juli 1944 verließ der Führer seinen Berghof für immer. Während des Fluges zur Wolfsschanze blieben die Vorhänge geschlossen. Patient A hatte Grippe und Konjunktivitis beiderseits, Kopfwasser ins linke Auge gelaufen. Er erhielt eine Adrenalinlösung sowie Berichte gereicht zu den Vorstößen der Alliierten durch Frankreich, dem Heranrücken der Roten Armee in Richtung Reichsgrenze im Osten und zu den neuesten Luftangriffen auf deutsche Städte. Mühsam setzte er seine Lesebrille auf, um all die schlechten Nachrichten entziffern zu können. Aus dem Fenster nach unten schaute er nicht. Das Attentat und seine pharmakologischen Folgen. Die Anlage der Wolfsschanze prangte in saftigem Grün. Der Sommer war heiß, der Wald flirrte und gegen die lästigen Stechmücken brachte Theo Morell ein Gesichtsmoskitonetz über dem Schirm seiner Fantasieuniformmütze an. Die Holzbaracken des Führerhauptquartiers hatten durch starke Ummauerung einen Splitterschutz bekommen, Goebbels rauchte wieder und am 20. Juli 1944 erhielt Patient A 11.15 Uhr Injektion wie immer. Auf der Karteikarte wurde der Vorgang als X vermerkt. Derart pharmakologisch aufgepäppelt lief Hitler zu dem ebenerdigen Gebäude hin, in dem an diesem Schicksalstag die Lagebesprechung stattfand. Einige Offiziere warteten bereits vor der Tür. Der Diktator zog seine starken Brauen zusammen, sodass die Wülste darüber noch etwas sichtbarer wurden und gab allen reihum die Hand. Dann trat er ins Innere der Baracke, deren 10 Fenster gegen die drückende Hitze offen standen. Während sich die restlichen der insgesamt 24 Teilnehmer um einen langen Eichentisch gruppierten, setzte er sich als einziger auf einen Hocker und begann mit einer Lupe zu spielen. In düsteren Farben schilderte Generalleutnant Heusinger, der rechts von ihm stand, die desolate Lage an der Ostfront. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der etwas verspätet eintrat, gab Hitler die Hand, schob seine braune Aktentasche unter den Tisch, möglichst nahe an sein Ziel heran. Wenig später verließ er unauffällig wieder den Raum. Um 12.41 Uhr stand ein Admiral auf und ging zu einem der Fenster, um frische Luft zu schnappen. Hitler beugte sich weit über den Tisch, damit er die militärische Karte besser überblicken konnte, das Kinn in die Hand gestützt, den Ellbogen auf der Tischplatte. Es war 12.42 Uhr. Der vortragende General erklärte gerade, »Wenn jetzt nicht endlich die Heeresgruppe vom Peipussee zurückgenommen wird, dann werden wir eine Katastrophe.« Da gab es einen fürchterlichen Knall. »Ich habe deutlich diese infernalische, helle Stichflamme gesehen und habe mir gleich gedacht, dass es nur ein englischer Sprengstoff sein könnte, denn die deutschen Sprengstoffe haben nicht eine solche intensive, gelbe und grelle Flamme.« Hitlers eigene Beschreibung der Ereignisse klingt seltsam distanziert, wie hinter einem Schleier hervorgesprochen. Die Druckwelle ließ ihn von der Mitte des Raumes bis zum Ausgang fliegen. Durch das X abgepuffert, erlebte der Diktator die Explosion, möglicherweise wie in Watte gepackt, und fühlte sich unverwundbar wie Wagners Siegfried, während um ihn herum die schwerverletzten Offiziere um ihr Leben rangen, ihre Haare in Flammen standen. Wie ein Unbeteiligter berichtete er kurz darauf. »Dann konnte ich durch den starken Rauch nichts mehr deutlich sehen. Ich sah nur einige Gestalten in dem Qualm liegen und sich bewegen. Ich lag in der Baracke, in der Nähe des linken Türpfostens, über mir einige Latten und Balken. Ich konnte aber allein aufstehen und gehen, nur war mir etwas schwindlig und leicht benommen.« Morell hörte die Explosion in seinem Arbeitsraum und dachte sofort, dass es sich nur um eine Bombe handeln könne. Momente später kam Hitlers Diener Linge hereingestürzt. Der Professor müsse rasch zum Führer kommen. Hastig griff der Leibarzt sein schwarzes Köfferchen, bewegte seine massige Figur ins sommerlich schwüle Freie. Da lag ein General auf dem Boden, mit einem abgerissenen Bein, einem verlorenen Auge. Morell wollte stoppen, um ihn zu behandeln, aber Linge zog ihn weiter, der Führer sei wichtiger. Es dauerte nicht lange, bis sie Hitler erreichten, der ein groteskes Bild abgab, wie er unbekümmert, lächelnd auf seinem Bett saß, obgleich seine Stirn blutig und das Haar am Hinterkopf weggebrannt war, sowie eine handtellergroße Hautbrandwunde zweiten Grades an seiner Wade prangte. »Der Keitel und der Walemont führten mich zu meinem Bunker«, berichtete der Diktator mit lebhaftem, fast frohem Gesichtsausdruck. »Unterwegs sah ich, dass meine Hose ziemlich stark zerrissen war und dass überall das nackte Fleisch herausschaute. Ich habe mich dann gewaschen, da ich im Gesicht aussah wie ein Moor, und dann umgezogen. Auf Hitlers Hinweis, dass in 2 Stunden Mussolini zu einem wichtigen Staatsbesuch einträfe, holte Morell zum 2. Mal an diesem Tag das Besteck heraus, spritzte erneut das X. Dass es sich dabei lediglich um Traubenzucker handelte, nicht um ein effektives Schmerzmittel, scheint kaum wahrscheinlich. Patient A hatte Dutzende von Splittern im Körper, die nun in einer peinigenden Prozedur einzeln entfernt werden mussten. Aber Hitler kratzte das alles wenig. Seine beiden geplatzten Trommelfelle bluteten, doch auch deswegen verzog er keine Miene und beeindruckte alle mit seiner angeblichen Tapferkeit. Auf der Krankenakte für Patient A notierte Morell, Hitler habe sich anscheinend gar nicht aufgeregt. Der Puls sei normal wie immer. Dennoch bat der Leibarzt um Bettruhe. Doch der fit gespritzte Hitler stand schon wieder in den von Linge frisch gewichsten Stiefeln und gab kund, es sei lächerlich, wenn er als gesunder Mann Gäste im Bett empfange. Einen sich bauschenden schwarzen Umhang tragend, begab er sich zum Bahnhof der Wolfsschanze, wartete ungeduldig auf Mussolini, der über Hitlers scheinbare Unversehrtheit verdutzt äußerte, das war ein Zeichen des Himmels. In Wirklichkeit hatte es Hitler ärger getroffen, als es zunächst den Anschein hatte. Sein Gehör funktionierte kaum noch, starke Schmerzen in Armen und Beinen stellten sich ein, als die Wirkung des X am Abend nachließ. Blut floss noch immer ununterbrochen aus beiden Ohren. Auch psychisch hatte der Anschlag verheerende Auswirkungen. Im bewährten 2-Tages-Rhythmus bekam Patient A nun sein X gegen die Schmerzen und den nervlichen Schock. Einen Ausfall wollte er sich in dieser kritischen Phase des versuchten Staatsstreiches keinesfalls leisten. Nicht immer funktionierte die Inszenierung des unbesiegbaren, ja sogar unverwundbaren Helden. Als Hitler eine Woche später eine Gruppe von Heeresoffizieren empfing, erstarben deren aufgeregte Heilrufe bei seinem Eintreten im Entsetzen über den Anblick. Schlagartig wurde ihnen die Kluft zwischen Führerfiktion und real existierendem Hitler bewusst. Endlich Kokain. Aufgrund der beidseitigen Trommelfellverletzung beorderte man aus einem nahegelegenen Reservelazarett Dr. Erwin Giesing in die Wolfsschanze, einen Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten. Auch er bemerkte schnell, wie es um die Führungsspitze wirklich stand. Hatte man ihm Hitler vor der ersten Begegnung als eine Art gewaltigen, mystischen Übermenschen angekündigt, trat Giesing eine gebeugte, hinkende Gestalt in dunkelblau-rot gestreiftem Bademantel mit Hausschuhen an den nackten Füßen entgegen. Detailgenau beschreibt Giesing seine Eindrücke. Das Gesicht war blass, etwas verschwollen und unter beiden blutunterlaufenen Augen bestanden starke Säcke. Die Augen machten nicht den faszinierenden Eindruck, der ihnen so oft in der Presse nachgesagt wurde. Auffallend waren mir die scharfen Falten von der Nase beiderseits zum äußeren Mundwinkel, sowie die trockenen, etwas eingerissenen Lippen. Die Haare waren schon deutlich graumeliert und nicht ganz exakt gekämmt. Das Durchziehen des Scheitels nach hinten bis zum Wirbel fehlte. Das Gesicht war gut rasiert, zeigte aber doch eine etwas welke Haut, was ich auf Übermüdung zurückführte. Die Sprache war unnatürlich laut und etwas schreiend und wurde später etwas heiser. Ein gealterter, fast verbrauchter und erschöpfter Mann, der mit dem Rest seiner Kräfte haushalten muss. In neurologischer Hinsicht diagnostizierte der Facharzt den Patienten als normal. Keinerlei Halluzinationen, gute Konzentration, keine Inkontinenz, funktionierende Erinnerung und Zeit- sowie Raumeinschätzung. Emotional allerdings labil, entweder Liebe oder Hass, dauernder Gedankenfluss, die Aussagen dabei stets relevant. Der psychische Zustand des Führers ist sehr komplex. Was die durchstoßenen Trommelfelle anging, stellte Giesing einen ausgeprägten sichelförmigen Riss im rechten, eine kleinere Verletzung im linken fest. Als er mit Säure das sensible Gewebe behandelte, bewunderte er Hitlers außergewöhnliche Unempfindlichkeit. »Er fühle schon jetzt keine Schmerzen mehr«, verkündete Patient A. prahlerisch. »Der Schmerz sei ja auch dazu da, einen Menschen härter zu machen.« Dass er die Pein möglicherweise deshalb nicht spürte, weil er von seinem Leibarzt kurz zuvor pharmakologisch versorgt worden war, konnte Giesing nicht ahnen. Zwischen den Ärzten gab es keinerlei Absprachen. Ebenso wenig wie Giesing von Morell erfuhr, was dieser gab, wusste jener Bescheid, was der Neue dem Patienten verabreichte. »Ich vom Ohrenarzt Dr. Giesing nicht orientiert«, notierte Morell säuerlich. Tatsächlich lehnten die beiden Doktoren einander vom ersten Moment an ab. Als Morell bei Giesings Antrittsbesuch ihm mit den Worten »Wer sind Sie? Wer hat Sie gerufen? Warum haben Sie sich noch nicht bei mir gemeldet?« entgegengetreten war, hatte Giesing treffsicher zurückgeschossen. »Als Offizier habe ich mich nur bei meinen militärischen Vorgesetzten zu melden, nicht bei Ihnen als Zivilisten.« Seitdem weigerte sich der Platzhirsch, den hinzugezogenen HNO-Spezialisten überhaupt nur anzusehen. Einen typischen Leibarztauftritt beschreibt Giesing mit wenig Sympathie und leicht ätzendem Duktus. Morell kommt herein, deutlich kurzatmig und schnaufend. Er gibt nur Hitler die Hand und fragt aufgeregt, ob in der Nacht etwas Besonderes gewesen sei. Hitler verneint. Er habe gut geschlafen, sogar den Blattsalat vom letzten Abend ohne Probleme verdaut. Dann zieht er unter Mithilfe von Linge seinen Rock aus, setzt sich wieder in seinen Sessel und krempelt den linken Ärmel hoch. Morell macht Hitler die Injektionen. Er zieht die Spritze wieder heraus und wischt mit dem Taschentuch über die Einstichstelle. Danach verlässt er den Raum und betritt das Geschäftszimmer, in der rechten Hand die benutzte Spritze und in der linken einige leere Ampullen, eine größere und zwei kleinere. Er geht mit den Ampullen und seiner Spritze in das Badezimmer der Ordonnanzen nebenan, spült eigenhändig die Spritze aus und vernichtet die leeren Ampullen, indem er sie in die Toilette wirft. Dann wäscht er sich die Hände, kommt in das Geschäftszimmer zurück und verabschiedet sich von allen Anwesenden. Doch auch Giesing kam nicht mit leeren Händen zu seinem Führer. Seine favorisierte Arznei, um die aufgrund der Trommelfellverletzung auftretenden Schmerzen im Ohren-, Nasen- und Rachenraum zu betäuben, hieß ausgerechnet Kokain, das bei den Nazis so verpönte jüdische Degenerationsgift. Diese Wahl ist nicht ganz so absonderlich, wie sie zunächst scheint. Viele Alternativen für die Lokalanästhesie standen zur damaligen Zeit nicht zur Verfügung und Kokain war als Heilmittel in jeder Apotheke vorrätig. Wenn wir Giesing, der einzigen Quelle in diesem Fall, glauben können, verpasste er dem Staatsoberhaupt vom 22. Juli bis zum 7. Oktober 1944, also an 75 Tagen, über 50 Mal die Schikaria-Substanz in Form von Nasen- und Rachenpinselungen, also in direkter, für die Wirkentfaltung optimaler Oberflächenaustragung. Es handelte sich um absolut reinen, erstklassigen Stoff, das berühmte Kokain von Merck, angeliefert aus Berlin per Kurierzug als äußerst psychoaktive 10%ige Kokainlösung in versiegelter Flasche, für deren vorschriftsgemäße Befüllung der SS-Apotheker im Hauptsanitätslager der Waffen-SS verantwortlich gezeichnet hatte. In der Wolfsschanze hielt sie Hitlers Diener Linge persönlich unter Verschluss. Auch diese offensichtliche Drogenapplikation wird von den Hitler-Biografen kaum wahrgenommen, obwohl sie aufgrund ihres starken Euphorisierungspotenzials für die kritische Phase nach dem Attentat unbedingt erzählenswert ist. Die Prozedur lief so ab. Begleitchirurg Brandt brachte seinen Kollegen Giesing am Morgen zu einem Zelt hinter dem Gästebunker, wo die seit dem 20. Juli stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen griffen. Dort wurde zunächst Giesings Tasche ausgeleert, jedes Instrument geprüft, stets auch das Birnchen der Ohrenuntersuchungslampe heraus und wieder eingeschraubt. Uniformmütze und Dolch musste Giesing abgeben, den Inhalt seiner Hosen und Jackentaschen auf den Tisch leeren, die Taschen nach außen stülpen. Taschentuch und Schlüssel erhielt er zurück, Füller und Bleistift erst hinterher. Von oben bis unten wurde er abgetastet. Doch das Kokain tangierten diese strengen Kontrollen nicht, das befand sich schon drinnen. Nun trat Diener Linge in Aktion, holte das Fläschchen aus dem Giftschrank des Geschäftszimmers und bat Giesing zur Visite. Patient A sprach auf die Variation seines Menüs dankbar an. Laut Giesings Bericht behauptete er, dass er sich mit Kokain wesentlich leichter im Kopf fühle und dass er auch klarer denken könne. Der HNO-Arzt erklärte ihm, dass der psychotrope Effekt die medikamentöse Einwirkung auf die geschwollene Nasenschleimhaut sei und dass jetzt die Nasenatmung freier sei. Die Wirkung dauere meistens 4 bis 6 Stunden. Möglicherweise bekomme er hinterher einen leichten Kokainschnupfen, der aber meist nach einiger Zeit aufhöre. Angeblich fragte Hitler daraufhin, ob diese Pinselung nicht täglich 1 oder 2 Mal vorgenommen werden könnte, selbst als die zu behandelnden Gehörgänge ab dem 10. September 1944 wieder in Ordnung waren. Giesing, der seinen Stern im Steigen sah, sagte es zu, will den Patienten aber darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Kokain von der Nasenschleimhaut restlos absorbiert und in den Blutkreislauf gebracht würde. Vor zu hoher Dosierung müsse er deshalb warnen. Doch Hitler verlangte weiterhin die Anwendung und bestätigte an einem der folgenden Tage trotz eines profusen Schweißausbruches den Erfolg der Medikamentierung. Gut, dass Sie da sind, Doktor. Das Kokain ist doch eine wunderbare Sache und ich bin froh, dass Sie gleich das richtige Mittel gefunden haben. Befreien Sie mich mal wieder einige Zeit von diesen Kopfschmerzen. Letztere waren wohl ausgelöst worden durch das permanente Rattern und Kreischen, das dieser Tage die Nerven der Wolfsschanzenbewohner im innersten Sperrkreis blank legte. Schwere Maschinen des Bautrupps stampften einen neuen, noch stärker befestigten Führerbunker aus dem Boden. Nur auf Koks konnte Patient A den Krach ertragen, fühlte sich durch das Analeptikum endlich einmal wieder so, als ob er überhaupt nicht krank wäre. Jetzt wird es mir wieder ganz frei im Kopf und ich fühle mich so wohl. Eine Sorge trieb ihn dabei um. Nur hoffentlich machen Sie aus mir keinen Kokainisten, meinte er zu seinem momentanen neuen Lieblingsarzt, woraufhin Giesing abwiegelte. Der richtige Kokainist schnupft trockenes Kokain. Hitler habe sich daraufhin beruhigt gezeigt. Ich habe auch gar nicht vor, Kokainist zu werden. Der Führer ließ sich also die Nase pinseln und ging voller künstlicher Zuversicht in die Lagebesprechung. Für ihn war die Sache dann klar, der Krieg gegen den Russen würde auf jeden Fall noch irgendwie gewonnen. Als er von Giesing am 16. September 1944 erneut eine Dosis erhielt, kam ihm sogar ein ganz besonderer Geistesblitz, einer jener gefürchteten, pseudogenialischen Führereinfälle, und er gab seiner verblüfften Entourage bekannt, trotz haushoher Unterlegenheit an Männern und Material an der Westfront erneut in die Offensive gehen zu wollen. Aus dem Stand formulierte er einen Befehl, der von jedem dort einsatzfähigen Soldaten fanatische Entschlossenheit verlangte. Obgleich ihm alle von der aussichtslosen Unternehmung einer zweiten Ardennenoffensive abrieten, ließ sich der Diktator nicht beirren. Ein ganz großer Sieg würde errungen werden. Als Folge begann Giesing, die Affinität Hitlers zu dem Marschiermittel Kokain, das alle Selbstzweifel ausradiert und den Größenwahn fördert, zu beunruhigen, und er wollte mit den potenten Pinselungen aufhören. Doch Hitler erlaubte das nicht. »Nein, mein Doktor, machen Sie das nur weiter. Ich habe heute Morgen wieder einen so furchtbaren Brummschädel, der wohl von dem Schnupfen kommt. Die Sorge um die Zukunft und um den Weiterbestand Deutschlands fressen mich täglich mehr auf.« Dennoch wogen Giesings ärztliche Skrupel stärker als seine Pflicht zu gehorchen, und er verweigerte Hitler die Droge. Trotzig erschien der Oberbefehlshaber an diesem Tag, dem 26. September 1944, nicht zur Lagebesprechung, sondern verlautbarte eingeschnappt, die Lage im Osten, wo der Zusammenbruch der gesamten Front drohte, interessiere ihn nicht mehr. Eingeschüchtert lenkte Giesing ein, versprach Kokain, verlangte aber im Gegenzug eine komplette Untersuchung Hitlers. Patient A, der eine solche stets verweigert hatte, stimmte zu und zeigte sich ihm am 1. Oktober 1944 sogar nackt, wovor er sich sonst meist geziert hatte, alles nur aus dem einzigen Grund, sich den begehrten Stoff zu erschmeicheln. »Nun wollen wir vor lauter Unterhaltung nicht die Behandlung vergessen. Sehen Sie doch bitte noch einmal in meine Nase und machen Sie das Kokainzeug hinein, damit ich den Kopfdruck loswerde. Ich habe heute so Wichtiges zu erledigen.« Giesing gehorchte und verabreichte die Droge dieses Mal in derartiger Dosierung, dass Hitler angeblich die Besinnung verlor und für kurze Zeit die Gefahr einer Atemlähmung bestanden haben soll. Stimmt die Schilderung des HNO-Arztes, dann wäre der selbsternannte Abstinenzler beinahe an einer Überdosis krepiert. Speedball. Hitler sprach auf so gut wie jede Droge mit der Ausnahme des Alkohols unmittelbar an. Er war nicht von einer speziellen Substanz abhängig, sondern schlechthin von Stoffen, die ihm wohltuende, künstliche Realitäten zugänglich machten. So war er innerhalb kürzester Zeit zum leidenschaftlichen Kokainkonsumenten geworden, konnte aber ab Mitte Oktober 1944 von dem Rauschmittel auch wieder lassen, um sich anderen Stimulantien zuzuwenden. Wie Kokainisten es gerne tun, verbrämte Hitler rückblickend diese Phase seiner Existenz zu einer Art heroischen Pose. Die Wochen seit dem 20.07. waren die schlimmsten meines Lebens. Es wurde ein Heldentum durchgekämpft, wie es sich niemand, kein Deutscher, träumen lässt. Trotz größter Beschwerden, stundenlangem Schwindel und üblem Befinden habe ich mich aufrechterhalten und mit eiserner Energie gegen all dies angekämpft, habe häufig die Gefahr des Zusammenbruchs bestanden, aber durch meinen Willen stets den Zustand beherrscht. Die Worte »eiserne Energie« und »Wille« muss man nur durch »Eukodal« und »Kokain« ersetzen, schon kommt man der Wahrheit ein Stückchen näher. Auch Luftwaffenadjutant Nikolaus von Below beschrieb seinen Führer in den Wochen nach dem Attentat in den falschen Begriffskategorien. Nur sein starker Wille und sein gesteigertes Sendungsbewusstsein hielten ihn aufrecht. In Wirklichkeit waren es sein starkes Kokain und seine gesteigerte Menge an Eukodal. Denn letzteres wurde jetzt im großen Stile eingesetzt. Die Dosierung hatte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 0,02 Gramm verdoppelt. Die bis zu vierfache Menge einer durchschnittlichen medizinischen Anwendung. Kokain und Eukodal, die Führermischung, der Cocktail in Hitlers Blut, mutierte in diesen Wochen zum klassischen Speedball. Die sedierende Wirkung des Opioids glich der aufputschende Effekt des Kokains wieder aus. Enorme Euphorie und bis in die letzte Körperphase empfundene Hochgefühle werden als Wirkung dieses pharmakologischen Zwei-Fronten-Angriffs beschrieben, bei dem zwei potente, sich biochemisch entgegenstehende Moleküle um die Vormachtstellung im Körper kämpfen. Damit gehen eine starke Überlastung des Kreislaufs einher, ebenso wie Schlaflosigkeit, und die Leber wehrt sich verzweifelt gegen einen solchen Ansturm der Gifte. Was die künstlichen Paradiese anging, schöpfte der Diktator in diesem letzten Herbst des Krieges und seines Lebens aus dem Vollen. Wenn Patient A in der Lagebesprechung seinen pharmakologisch kreierten Olymp durchschritt, den Hacken dabei zuerst aufsetzte, die Knie durchdrückte, mit der Zunge schnalzte und mit den Händen schlenkerte, kristallklar denken zu können glaubte und sich die Welt so zurechtlegte, wie es sich für sein Führerhai geziemte, war es für die von der bedrückenden Frontsituation mehr als ernüchterten Generäle unmöglich, zu ihm durchzudringen. Die Medikamentierung hielt den Oberbefehlshaber stabil in seinem Wahn. Er richtete einen uneinnehmbaren Wall, eine lückenlose Verteidigung, durch die nichts und niemand mehr dringen konnte. Jedes Bedenken wurde von der artifiziell herbeigeführten Zuversicht hinweggewischt. Mochte um ihn herum die Welt in Schutt und Asche versinken und sein Handeln Millionen von Menschen das Leben kosten, der Führer fühlte sich in seinem Tun mehr als bestätigt, wenn starker Stoff durch seine Adern rauschte und sich künstliche Euphorie einstellte. Goethes Faust hatte Hitler als Jugendlicher gelesen. Mit den Auswirkungen der Arbeit Saturners, der als junger Arzneimittelforscher zu Zeiten der Weimarer Klassik das Morphin entdeckte und deshalb auch als der Urvater des Eukodals und aller anderen Opioide zu gelten hat, schloss Patient A im Herbst 1944 endgültig einen teuflischen Pakt. Das Betäubungsmittel beseitigte nicht nur seine schweren Darmspasmen, das war die nach außen hin darstellbare Indikation, sondern versüßte ihm darüber hinaus den Augenblick. Eine klinische Abhängigkeit kann zwar nicht bewiesen werden, doch wie oft der harte Stoff wirklich zum Einsatz kam, lässt Morells so schwer zu entziffernder Kalender vom September 1944 erahnen. Dass Eukodal außerdem als X-Injektion wie immer oder schlicht unnotiert seinen Weg in Hitlers Blutbahnen fand, ist keinesfalls ausgeschlossen, sondern eher wahrscheinlich. Wer einmal mit Eukodal anfängt und Zugang dazu behält, hört in den meisten Fällen nicht mehr damit auf. Am 23. 24., 25. und 28., 29. September 1944, innerhalb einer Woche also, erhielt Patient A gleich viermal das schwere Betäubungsmittel verabreicht, je mit einem Tag Pause dazwischen. Das ist der typische Rhythmus eines Süchtigen und spricht gegen eine rein medizinische Applikation. Auffällig ist die Kombination mit dem krampflösenden Eupaverin, einem synthetischen Analog des pflanzlichen Wirkstoffs Papaverin aus dem Schlafmohn, einem vergleichsweise harmlosen, weil nicht abhängig machenden Medikament, das die Muskeln beruhigt. Die Doppelpackung trug, gewollt oder nicht, zur Verschleierung bei. Lange Zeit verwechselte auch Hitler die ähnlich klingenden Arzneien und verlangte Eupaverin, wenn er eigentlich Eukodal meinte. In Morells Worten: Der Führer war sehr glücklich darüber und presste mir dankbar die Hand und sagte: Was ist es doch für ein Glück, dass wir das Eupaverin haben. Wie der Diktator sich nach einer intravenösen Injektion von 0,02 Gramm des hochpotenten Stoffes fühlte, wenn Momente nach der Injektion die Wirkung als erstes von den Mundschleimhäuten wahrgenommen wurde und er Geschmack hatte, wie es im Junkie-Jargon heißt, kann nur gemutmaßt werden. Möglicherweise ging es ihm dann wie Siegfried, nachdem er den Drachen erlegt, den Schatz erhalten hatte, in den Armen von Grimhild versunken war, alles sich golden überzog und in seligstem Wohlgefallen auflöste. Die Energie kam stets plötzlich, binnen Sekunden und von überall her. Eine glücklich machende, enorm beruhigende Kraft. Und wenn Hitler zu Morell sagte: Doktorchen, ich freue mich ja so, wenn Sie morgens kommen, war er ehrlich wie selten. Denn morgens gab es gleich eine Spritze, die jenes übersteigerte Gefühl kreierte, das der eigenen Vorstellung von Großartigkeit so perfekt entsprach und das die Realität nicht mehr lieferte. Der Ärztekrieg. Ihr habt euch alle miteinander verabredet, dass ihr aus mir einen kranken Mann machen wollt. Adolf Hitler. Die Macht des Leibarztes näherte sich in diesem Herbst 1944 ihrem Höhepunkt. Seit dem Attentat brauchte Patient A ihn mehr denn je und mit jeder weiteren Spritze gewann Morell an Einfluss. Niemandem sonst in der Wolfsschanze stand der Diktator persönlich so nahe, mit niemandem plauderte er lieber, keinem vertraute er mehr. Bei größeren Treffen mit der Generalität stand hinter jedem Stuhl ein bewaffneter SS-Mann, um mögliche weitere Anschläge zu verhindern. Wer zu Hitler wollte, musste vorher seine Taschen ausleeren. Für Morells Arzttasche galt diese Regelung nicht. Die privilegierte Stellung neideten dem selbsternannten alleinigen Leibarzt viele. Das Misstrauen gegen ihn wuchs. Nach wie vor weigerte sich Morell hartnäckig, mit anderen über seine Behandlungsmethoden zu sprechen. Der Diskretion, mit der er seinen Posten angetreten hatte, blieb er treu bis zum Ende. Doch in der stickigen Atmosphäre des Lemurenreiches der Bunkeranlage, wo die Giftpflanze der Paranoia die dicken Betonwände überkroch, war das nicht ungefährlich. Auch die Begleitärzte Brandt und Hasselbach, mit denen er die Behandlung Hitlers hätte absprechen können, ließ er konsequent im Dunkeln. Vom Außenseiter hatte er sich zur Diva gemausert, gab niemals Auskunft, sondern umhüllte sich mit der Aura des mysteriösen, einmaligen. Selbst des Führers schier allmächtiger Sekretär Bormann, der unmissverständlich forderte, er bevorzuge für Hitler eine andere Behandlung, die mehr auf Biologie basiere, bis beim dicken Doktor auf Granit. Doch da gerade der Krieg verloren ging, wurde nach Schuldigen gesucht. Die Kräfte gegen Morell formierten sich. Himmler sammelte schon länger Informationen über den Leibarzt, um ihn der Morphinsucht zu überführen und dadurch erpressbar zu machen. Immer wieder auch wurde hinter der Hand der Verdacht geäußert, könnte er nicht ein ausländischer Spion sein, der den Führer klammheimlich vergiftete? Bereits 1943 hatte Außenminister von Ribbentrop Morell zu einem Mittagessen in sein Schloss Fuschel bei Salzburg eingeladen und die Attacke eröffnet. Während zunächst noch mit Gattin von Ribbentrop über belanglose Themen wie Heirat auf Zeit, Vorschlag 20 Jahre, staatliche Zulagen für uneheliche Kinder sowie Schlangenstehen für Lebensmittel und den dadurch entstehenden Zeitverlust parliert wurde, bat der Minister nach dem Speisen mit regloser Miene nach oben, um etwas zu besprechen. Von Ribbentrop, arrogant, anstrengend und blasiert wie stets, aschte mit sich aristokratisch gebender Geste seine ägyptische Zigarette ab, blickte mit seinem Betongesicht in der Luft herum, dann feuerte er eine Fragenkanonade in Richtung Wunderdoktor. Ob das gut sei, dass der Führer so viele Spritzen bekäme? Ob er außer dem Traubenzucker noch anderes erhalte? Ob es generell nicht viel zu viel sei? Der Angesprochene antwortete knapp, er injiziere nur das, was notwendig wäre. Doch von Ribbentrop verlangte, es müsse eine Gesamtumstellung des ganzen Körpers beim Führer erfolgen, damit er widerstandsfähiger wird. Morell ließ das an sich abperlen und verabschiedete sich wenig beeindruckt aus dem Schloss. Wie unbeschwert und einfältig doch oft Laien in ihren medizinischen Beurteilungen sind, schließt seine Gesprächsnotiz. Doch so leicht kam der Leibarzt nicht mehr davon. Der erste strukturierte Angriff erfolgte durch Bormann, der versuchte, die Behandlung Hitlers in geregelte oder zumindest kontrollierbare Bahnen zu lenken. Ein Brief erreichte den Leibarzt, geheime Reichssache. In 8 Punkten wurden Maßnahmen für die Sicherheit des Führers hinsichtlich der medikamentösen Versorgung dargelegt, eine stichprobenmäßige Überprüfung der Arzneien in den Laboratorien der SS festgeschrieben und vor allen Dingen Morell aufgefordert, stets im Voraus Angaben darüber zu machen, welche und wie viel Medikamente für den genannten Zweck er monatlich zu verbrauchen gedenkt. Tatsächlich blieb dies ein etwas hilfloser Ansatz des sonst nie hilflosen Bormann. Zum einen erhob er die Medikamentierung Hitlers durch seinen Vorstoß zum offiziellen Vorgang, zum anderen wünschte er darüber so wenig Schriftverkehr wie möglich, schließlich galt es, den Nimbus des kerngesunden Anführers der Herrenrasse aufrechtzuerhalten. Deshalb auch sollten die Drogen, wie in Ziffer 1 des Briefes dargelegt, bar bezahlt werden, um Geldflüsse für die Nachwelt zu verschleiern. Weiterhin verfügte Bormann, die Monatspakete hätten stets abrufbereit in einem Panzerschrank zu lagern und seien, soweit als möglich, auch auf Ampulle durch laufende Nummerierung kenntlich zu machen, zum Beispiel für die erste Sendung 1/44, während zugleich das Paket auf der äußeren Umhüllung eine noch genau festzulegende Beschriftung mit persönlicher Unterschrift des Sanitätszeugmeisters trägt. Morells Reaktion auf diesen bürokratischen Versuch, seine Tätigkeiten transparent zu machen, war so einfach wie verblüffend. Er ignorierte die Anweisung des mächtigen Sicherheitsapparates, hielt sich schlichtweg nicht daran, sondern verfuhr weiter wie gehabt. Im Auge des Taifuns kam er sich unverwundbar vor, da er darauf setzte, dass Patient A ihn niemals fallen lassen würde. Ende September 1944 bemerkte Ohrenarzt Giesing im fahlen Licht des Bunkers eine ungewöhnliche Verfärbung im Gesicht von Hitler und vermutete Gelbsucht. Am selben Tag entdeckte er auf dessen Essenstisch neben dem Teller mit dem Apfelkompott mit Traubenzucker und grünen Trauben eine Schachtel Dr. Kösters Antigaspillen, ein nur wenig bekanntes Produkt. Giesing wurde stutzig, als er herausfand, dass zu den Inhaltsstoffen das aus der Tollkirsche oder anderen Nachtschattengewächsen gewonnene Atropin und Strychnin gehörten, letzteres ein in entsprechender Dosierung hochgiftiges Alkaloid der Brechnuss, das die Neuronen des Rückenmarks lähmt und auch als Rattengift eingesetzt wird. In Giesing keimte ein ungeheuerlicher Verdacht auf. Tatsächlich schienen die Nebenwirkungen dieser Antigaspillen bei zu hoher Dosierung den Symptomen Hitlers zu entsprechen. Auf das Zentralnervensystem wirkt Atropin erst erregend, dann lähmend und es entwickelt sich ein Zustand von Munterkeit mit lebhafter Ideenflucht, Redseligkeit, Gesichts- und Gehörhalluzinationen sowie Delirien, die teils in Gewalttätigkeit und Raserei ausarten können. Strychnin wiederum wird für erhöhte Lichtempfindlichkeit bis zur Lichtscheu sowie für Erschlaffungszustände verantwortlich gemacht. Für Giesing schien der Fall klar. Hitler zeigte doch dauernd eine Euphorie, die durch nichts zu erklären war und seine gehobene Gemütslage bei Entscheidungen nach größeren politischen oder militärischen Fehlschlägen kann sicher zu einem großen Teil auf diese Weise erklärt werden. In den Antigaspillen glaubte der HNO-Arzt, die Ursachen für Hitlers Größenwahn wie für seinen körperlichen Verfall entdeckt zu haben und schritt zu einem Selbstversuch. Ein paar Tage lang schluckte Giesing die kleinen runden Pillen selbst, stellte prompt die gleichen Symptome an sich fest und beschloss, zum Angriff überzugehen. Sein Ziel war es, Morell mit dem Vorwurf der vorsätzlichen Vergiftung des Führers zu entmachten, um selbst dessen Position einzunehmen. Während draußen die alliierten Truppen von allen Seiten die Reichsgrenzen perforierten, eskalierte der pharmakologische Wahnwitz in der klaustrophobischen Wolfsschanze zum Ärztekrieg. Als Verbündeten in seiner Intrige wählte Giesing den Chirurgen Hitlers, der schon lange gegen Morell eingestellt war. Brandt weilte gerade in Berlin, nahm aber auf Giesings Anruf hin, ohne zu zögern, die nächste Maschine nach Ostpreußen und zitierte den Beschuldigten sofort zu sich. Während der Leibarzt befürchten musste, es gehe ihm nun wegen des Eukodals an den Kragen, nahm er es geradezu mit Erleichterung auf, als seine Gegner versuchten, ihm durch die rezeptfrei erhältlichen Antigaspillen einen Strick zu drehen. Auch konnte Morell geltend machen, dass er diese nicht einmal verordnet hatte, sondern Hitler sie sich über seine Diener selbst besorgte. Doch der Chirurg Brandt, der von Biochemie wenig Ahnung hatte und sich auf die Nebenwirkungen des Strychnins fixierte, ließ sich nicht beruhigen und drohte. »Glauben Sie, dass Ihnen irgendjemand Glauben schenkte, wenn Sie behaupten, dass Sie diese Anordnung nicht getroffen haben? Denken Sie, dass Himmler Sie vielleicht anders behandelte als irgendjemand anders? Es werden jetzt so viele gehängt, dass ganz kalt die Sache abgeurteilt würde.« Eine knappe Woche später legte Brandt nach. »Ich habe die Beweise in der Hand, dass es sich hier um eine glatte Strychninvergiftung handelt. Ich kann Ihnen offen sagen, dass ich in den letzten 5 Tagen nur hier geblieben bin wegen der Erkrankung des Führers.« Doch was war das eigentlich für eine Erkrankung? Wirklich ein Ikterus, also Gelbsucht? Oder womöglich eine typische Fixerhepatitis, weil Morell nicht steril genug injizierte? Hitler, dessen Spritzen stets nur mit Alkohol desinfiziert wurden, sah jedenfalls nicht gut aus. Seine Leber, von den vielen toxischen Stoffen der zurückliegenden Monate stark angegriffen, schüttete den Gallenfarbstoff Bilirubin aus, ein Warnsignal, das Haut und Augen gelb verfärbt. Der Vorwurf gegen den Leibarzt, seinen Patienten zu vergiften, stand drohend im Raum, als Brandt nun bei Hitler vorsprach, während Morell in der Nacht des 5. Oktober 1944 unter einem Gehirnödem und einer leichten Blutung hinter dem linken Auge litt. Hitler beunruhigten die Vorwürfe über alle Maßen. Verrat? Gift? Sollte er sich all die Jahre getäuscht haben? Trug ihn ausgerechnet der von ihm selbst erwählte Morell, der treueste aller Treuen, der freundlichste aller Freunde? Doch seinen Leibarzt, der ihm kurz zuvor noch eine wohltuende Eukodalinjektion gegönnt hatte, fallen zu lassen, würde das nicht geradezu Selbstaufgabe bedeuten? Lieferte ihn das nicht wer, sprich drogenlos, dem mächtigen Apparat aus? Der Diktator spürte, in dieser Auseinandersetzung sollte es ihm an die Substanz gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war ein Angriff, der gefährlich werden konnte, da seine Macht charismatischer Natur war und die Drogen ihm dabei halfen, seine einst natürliche Ausstrahlung, von der so viel abhing, künstlich aufrechtzuerhalten. Tatsächlich waren Diadochenkämpfe seit dem rapiden körperlichen Abbau des Führers längst entbrannt und der Ärztekrieg mutierte zum Stellvertreterkrieg um die Nachfolge an der Spitze des NS-Staats. Die Situation verschärfte sich. Himmler äußerte Brandt gegenüber, er könne sich sehr wohl vorstellen, dass Morell versucht habe, Hitler zu töten. Der Reichsführer SS orderte den Leibarzt in sein Büro und schleuderte ihm kalt ins Gesicht. Er habe schon so viel an den Galgen gebracht, dass es auf ihn nun auch nicht mehr ankäme. In Berlin zitierte zur selben Zeit Gestapo-Chef Kaltenbrunner Morells Praxisvertretung Dr. Weber vom Kurfürstendamm zur Vernehmung ins Reichssicherheitshauptamt in die Prinz-Albrecht-Straße. Weber versuchte seinen Chef zu entlasten und sagte aus, er halte ein Komplott auf keinen Fall für möglich, dafür sei Morell viel zu ängstlich. Endlich traf die chemische Analyse der strittigen Arznei ein. Das Ergebnis? Ihre Atropin- und Strychninanteile waren viel zu gering für eine Vergiftung, selbst bei der massenhaften Einnahme, die Hitler zugeschrieben wurde. Ein Sieg auf ganzer Linie für Morell. »Ich möchte, dass jetzt die Sache mit den Antigaspillen endlich in Vergessenheit gerät«, beendete Hitler die Affäre. »Ihr könnt gegen den Morell sagen, was ihr wollt. Er ist und bleibt mein alleiniger Leibarzt und ich habe volles Vertrauen zu ihm.« Giesing erhielt eine Rüge und Hitler entließ ihn mit den Worten, dass alle Deutschen freie Arztwahl hätten, dies gelte auch für ihn selbst. Zudem sei ja bekannt, dass der Glaube des Kranken an seinen Therapeuten und dessen Methoden zur Gesundung beitrage. Er bleibe nun einmal bei seinem vertrauten Hausdoktor. Alle Hinweise auf Morells zumindest laxen Umgang mit der Spritze wischte Hitler beiseite. Ich weiß, dass die neuartige Behandlungsweise von Morell noch nicht international anerkannt ist und dass Morell auch hier bei manchen Dingen noch beim Forschen ist, ohne zu einem festen Ergebnis gekommen zu sein. Aber das ist früher auch mit allen Neuerungen in der Medizin so gewesen. Ich habe keine Sorge, dass Morell nicht seinen Weg machen wird, und finanzielle Unterstützung werde ich ihm sofort zum Arbeiten geben, wenn er sie nötig hat. Himmler, stets Fähnchen im Wind, wenn es um Hitlers Willen ging, orientierte sich sofort um. »Ja, meine Herren«, erklärte er Hasselbach und Giesing, »Sie sind keine Diplomaten. Sie wissen ja, dass der Führer unbedingtes Vertrauen zu Morell hat, und das soll auch nicht erschüttert werden.« Als Hasselbach protestierte, jedes ärztliche oder auch zivile Gericht könne Morell zumindest wegen fahrlässiger Körperverletzung anklagen, wurde Himmler unwirsch. »Herr Professor, Sie vergessen, dass ich als Innenminister auch Chef der obersten Gesundheitsbehörde bin und ich wünsche nicht, dass ein Verfahren gegen Morell eingeleitet wird.« Auch Giesings Einwand, Hitler sei das einzige Staatsoberhaupt der Welt, das wöchentlich zwischen 120 und 150 Tabletten einnehme und etwa 8 bis 10 medikamentöse Injektionen bekomme, wischte der SS-Boss beiseite. Das Blatt hatte sich endgültig gewendet gegen Giesing, der als Kompensation für seine Arbeit von Bormann einen Scheck über 10.000 Reichsmark zugesteckt bekam, gegen Hasselbach wie gegen den einflussreichen Brandt. Und somit auch gegen dessen vertrauten Speer, der sich Hoffnung auf die Hitler-Nachfolge gemacht hatte. Die drei Ärzte mussten das Hauptquartier verlassen, Morell blieb als einziger zurück. Am 8. Oktober 1944 hörte er die für ihn frohe Botschaft. Führer mir mitgeteilt, dass Brandt nur noch seine Berliner Obliegenheiten wahrzunehmen hätte. Eisern hielt Patient A zu seinem Versorger. Ähnlich wie jeder Junkie seinen Dealer glorifiziert, konnte auch Hitler von dem freigebigen Doktor nicht lassen, der ihm, ohne dass er darum bitten musste, alles besorgte. Abschließend sagte der Diktator zu seinem Leibarzt: »Dass diese Blödels sich gar nicht überlegt haben, was sie dadurch mir angetan hätten. Ich hätte doch dann plötzlich ohne Arzt dagestanden und dann mussten diese Menschen doch wissen, dass sie mir in den 8 Jahren, die sie bei mir sind, schon mehrfach das Leben gerettet haben. Und wie ging es mir zuvor? Alle Ärzte, die herangeschleppt wurden, versagten. Ich bin kein undankbarer Mensch, mein lieber Doktor. Wenn wir beide glücklich durch den Krieg kommen, dann sollen Sie einmal sehen, wie groß ich Sie entlohnen werde.« Morells selbstsichere Replik kann auch als versuchte Rechtfertigung an die Nachwelt gelesen werden, denn unumwunden gab der Leibarzt zu Protokoll: »Mein Führer, wenn ein Normalarzt Sie seither zu behandeln gehabt hätte, dann wären Sie so lange Ihren Arbeiten entzogen worden, dass das Reich darüber zugrunde gegangen wäre.« Laut Morells eigener Darstellung schaute ihn Hitler daraufhin mit einem langen, dankbaren Blick an und drückte ihm die Hand. »Mein lieber Doktor, ich bin froh und glücklich, dass ich Sie habe.« Der Ärztekrieg wurde damit zu den Akten gelegt. Patient A hatte einer vorzeitigen Entmachtung den Riegel vorgeschoben. Der Preis, den er dafür bezahlte, war die fortgesetzte Zerstörung seiner Gesundheit durch einen nun bestätigten Leibarzt. Zur Beruhigung seiner Nerven erhielt das Staatsoberhaupt Eukodal Eupaverin, Traubenzucker intravenös plus Homoseran intramuskulär. Die Selbstauslöschung. Das Leben im Hauptquartier ist nun im Allgemeinen so, dass man wenig darüber schreiben kann, da die Verhältnisse mehr oder weniger alle interner Natur sind. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass der Führer wohlauf ist und sich Tag und Nacht darum bekümmert, wie er das Schicksal Deutschlands bessern und meistern kann. Ich bin immer noch in nächster Frontnähe im Osten. Theo Morell in einem Brief. So wie die potenten Stoffe im Kolben der von der Engel-Apotheke in Berlin-Mitte speziell angefertigten Führerspritze zusammengemischt wurden und sich im Blut von Hitler auflösten, löste sich dessen lange Zeit so geschlossen wirkende Existenz allmählich im Nirvana auf. Eine Entwicklung, die es mitzudenken gilt, um die Verwandlung des vormals strahlenden Führers zur menschlichen Trümmerlandschaft zu begreifen und die Wechselwirkungen dieses Prozesses mit den historischen Geschehnissen abzugleichen. Die begrenzte Zeit, die Hitler im finalen Quartal 1944 noch blieb, während die Fronten von allen Seiten näher rückten, die Schraubzwingen immer enger gezogen wurden, die Darmkrämpfe sich intensivierten, überstand er nur, weil er starke Betäubungsmittel nahm, sich pharmakologisch verbarrikadierte. Ein nüchterner Führer war vom totalitären Warnsystem, das er selbst geschaffen hatte, auch überhaupt nicht vorgesehen. Da er glaubte, die weit gesteckten Ziele des Nationalsozialismus alle in seinem eigenen Leben realisieren zu müssen und einem Nachfolger die Errichtung des germanischen Weltreiches nicht zutraute, müsse er sich mit allem besonders beeilen, dürfe er niemals zurückstecken oder gar aufgeben. Und deshalb brauchte er Morells Doping, um permanent weitermachen zu können, den Tunnelblick beizubehalten, den totalen Selbstbezug niemals zu relativieren. Keinesfalls wollte Hitler sich gestatten, von seinem megalomanischen Führertrip auch nur ein Jota herunterzukommen, trotz der katastrophalen militärischen Lage für die Deutschen. Er durfte nicht mehr zu Sinnen kommen. Sofort hätte er die Vergeblichkeit, den Irrsinn des gesamten Unterfangens bemerken müssen. Er konnte es nicht zulassen, an seinem Kampf gegen die gesamte Welt zu zweifeln oder einfach keine Lust mehr zu haben auf diesen Krieg, den er entfesselt hatte und der längst verloren war. Unerbittlich stach die Nadel in seine Haut, zog an, und wenn Blut kam, schoss der Stoff in die Vene und es ging wieder los. Dass Hitler ab Herbst 1941 durch die verabreichten Hormoninjektionen und Steroide und spätestens seit der zweiten Jahreshälfte 1944, als sich zuerst die Kokain und dann vor allem die Eukodalverwendung massierte, kaum mehr einen nüchternen Tag erlebte, half ihm durchzuhalten, aus seinem eigenen System nie auszubrechen, aus dem Albtraum nie zu erwachen, bis zum Schluss. Der Riss war endgültig und nicht mehr zu kitten. Die Brücken zur Welt, sobald sie hätten neu entstehen können, wurden sofort wieder pharmakologisch gesprengt. Drogen als Treibstoff und Ersatz für fehlende Hingabe. Mittlerweile fand er sich nur noch durch Betäubungsmittel in seinem Irrglauben bestätigt. Unterwegs von Hauptquartier zu Hauptquartier, von Bunker zu Bunker, von Enthemmung zu Enthemmung, ohne Maß, ohne Zuhause, permanent die nächste vergebliche Kriegshandlung, der nächste ihn alle Konsequenzen verdrängen lassende Fix, mögliche Nebenwirkungen ignorierend, agierte er im Dauernebel. Ein gedopter Leistungsathlet, der nicht mehr aufhören konnte, ohne Umkehr, bis zum unweigerlichen Kollaps. Der Superbunker. Mein lieber alter Freund, ich hoffe, dass ich Sie noch so nennen darf, obgleich Sie nun eine Weltberühmtheit geworden sind, aber ich kenne ja Ihren Charakter. Das deutsche Volk ist Ihnen sehr dankbar für Ihr segensreiches Wirken, da wir verloren wären, wenn die starke Hand fehlen würde. Und dass diese Hand bis heute stark geblieben ist, ist Ihr unauslöschliches Verdienst. Aus einem Brief an Theo Morell. Um sich künftig besser vor Attentaten, Ansteckungen oder sonstigen Angriffen zu schützen, zog Patient A. am Nachmittag des 8. November 1944 in ein frisch gegossenes Refugium innerhalb des Führersperrkreises der Wolfsschanze um. Statt der üblichen 2 Meter Stärke der Betondecken wies dieses eine 7 Meter dicke Betonkiesummantelung auf. Der fensterlose Klotz, ohne direkte Luftzufuhr, erinnerte an eine altägyptische Grabstelle. Um ein Vielfaches überstiegen die Massen an Material den nutzbaren Raum, den sie umgaben. Darin arbeitete, schlief, vegetierte Hitler von nun an in totaler Abschottung, eingesperrt in seinem Wahn, zehrend von seiner Substanz. Er selbst gewann der neuen Behausung, die wie ein monströser Fremdkörper vom Himmel in den Wald gefallen schien, nur positive Seiten ab und stellte fest, im Inneren nun einen größeren Auslauf zum Spazierengehen zu haben. Morell rechnete nach. Führerschlafraum und Arbeitsraum seien um 23 Kubikmeter größer als im alten Bunker. Selbstverständlich hatte der Leibarzt stets Zugang zu dem ansonsten abgeschotteten Riesensarkophag und spritzte zum Einzug wegen Riesenbelastung Eukodal intravenös. Morell wusste zu diesem Zeitpunkt längst, wie es um seinen Patienten stand, wie sehr es mit Hitler bergab bzw. bergeinwärts ging und wie weit sich das schon herumsprach. Aus Briefen, die der Leibarzt während dieses Spätherbstes des Jahres 1944 an seine Gattin, diverse Gauleiter und alte Bekannte verfasste, sprich der verzweifelte Wunsch, die Realität anders darzustellen, als sie es war. Dazu gehörte auch, dass er Exemplare der jeden Abend neu zusammengestellten Speisekarte aus der Wolfsschanze versendete. Sie sollten für Außenstehende den Beweis liefern für Hitlers einfache und vernünftige Lebensweise. Hatte er früher den gesundheitlichen Zustand seines Patienten Dritten gegenüber nie thematisiert, verbreitete er nun ostentativ gute Stimmung. Eine Zusammenstellung seiner Zeilen. Meinem hohen Patienten geht es recht gut, meinem wichtigsten Patienten geht es dauernd sehr gut. Die Gesundung ist nun wieder vollauf vorhanden. Ich bin glücklich, dass es meinem Patienten gesundheitlich gut geht. Meinem Patienten geht es gesundheitlich recht gut und ich hoffe, dass ich ihn noch recht lange in alter Frische dem deutschen Volk erhalten kann. Neben dem Duce konnte ich noch manches andere Staatsoberhaupt gesunden und kann eigentlich mit dem Erfolg meiner medizinischen Wirksamkeit recht zufrieden sein. Doch Patient A ging es überhaupt nicht gut. In Wahrheit konnte Morell nur noch für immer kürzer werdende Intervalle einen heilen Hitler vortäuschen, inszenieren, zurechtspritzen. Häufig lag dieser bleich und abgezehrt in einer fensterlosen Zelle seiner neuen Betonbehausung auf einem einfachen Feldbett, im weißen Nachthemd unter einer Militärdecke. Über seinem Kopf hing eine bewegliche Lampe, ein Nachttisch und ein niedriges Gestell waren voll bepackt mit einem Wust von Zetteln, Lagekarten, aufgeschlagenen Büchern, eiligsten Meldungen. Mittendrin in dieser Unordnung stand ein niemals klingelnder Telefonapparat. Die weißgrauen Wände strömten den öden Geruch von noch nicht abgebundenem Beton aus. Im Bett lagen überall abgebrochene Bleistifte, irgendwo die Nickelbrille, für die er sich schämte und die er aufgrund des Tremors seiner Hände nicht mehr allein aufsetzen konnte. Dennoch schrieb Morell: »Kann mitteilen, dass der F wohlauf ist. Meine größte Freude, Beruhigung und Genugtuung ist es, dass es meinem Patienten sehr gut geht und er in alter Tatkraft und Frische allen Belastungen gewachsen ist und alle Krisen meistern konnte. Es mag Ihnen ein Trost sein, wenn ich Ihnen versichern kann, unserem Führer geht es gesundheitlich gut.« Doch sobald die Eukodalwirkung nachließ, fing das Zittern an und nahm in den letzten Wochen des Jahres 1944 an Intensität nur noch zu. Bald dominierte es alle Diskussionen um den hitlerschen Gesundheitszustand. Der aschgraue Führer wusste dies und versuchte, das Zittern mit aller Kraft zu unterdrücken, was die Sache nur noch schlimmer machte. Der stramme, unermüdlich nach oben gereckte Grußarm gehörte längst der Geschichte an. Nervöse, heftige Vibrationen aller Extremitäten hatten übernommen. »Linke Hand Tremor sehr stark«, schrieb Morell. »Dann vermehrter Tremor der rechten Hand. Oder das linke Bein zittert jetzt nicht mehr, sondern der linke Arm und die linke Hand.« Hitler vergrub seine Finger in den Rocktaschen, um dies zu verbergen. Manchmal hielt er krampfhaft die linke mit der rechten Hand fest. Mitunter war das kaum noch als Zittern zu bezeichnen, sondern viel eher als gleichmäßige Schüttelbewegungen. Seine Umgebung versetzten diese in höchste Unruhe. Panzergeneral Guderian, mittlerweile Chef des Generalstabes des Heeres, berichtete, Hitler habe die rechte Hand auf die linke, das rechte Bein über das linke legen müssen, um im Sitzen das Zittern weniger sichtbar zu machen. Hitlers Hand vibrierte, oszillierte, manövrierte so autark, dass viele glaubten, es sei Absicht. Verschränkte er die Arme vor der Brust, geriet der ganze Oberkörper in Bewegung. Morell schlug Bäder und Ruhe vor. Hitler fragte, ob man keine Spritzen dagegen geben könne. Doch Spritzen würden das Problem nicht beheben, im Gegenteil. Auf der Suche nach einer Ursache für das Zittern der Gliedmaßen und die stets gebeugte Körperhaltung schreiben Medizinhistoriker wie Hans-Joachim Neumann dem Diktator einen arteriosklerotischen Parkinsonismus zu, eine wohl autoimmunologisch provozierte Schüttellähmung, bei der körpereigene Neuronen vom Abwehrsystem mit Fremdstoffen verwechselt und bekämpft werden, mögliches Resultat des Konsums der hanebüchenen Präparate aus Tierhormonen. Die Folgen: Absterben der dopaminproduzierenden Nervenzellen im Mittelhirn und eine Unterversorgung wesentlicher Kerne der Großhirnrinde, die für Lern- und Steuerprozesse zuständig sind. Morell äußerte in seinen Aufzeichnungen ebenfalls den Parkinson-Verdacht, wenn auch erst im April 1945. Ob die Diagnose zutrifft, kann nicht mehr entschieden werden. Eine andere, möglicherweise zusätzliche Erklärung lautet, dass Hitlers berüchtigtes Zittern direkte Auswirkung seines unkontrollierten Drogenmischkonsums war. Allein lassen durfte Morell seinen Patienten in dieser Phase jedenfalls nicht mehr. Einerseits führte der Leibarzt nun den Führer, gleichzeitig war er dessen Gefangener geworden. Niemand könne sich vorstellen, wie er unter seiner Position auch zu leiden habe, klagte er. Seit Jahren dürfe er sich nicht mehr fortbewegen, sei schon lange nicht mehr sein eigener Herr und müsse alles in seinem Leben vernachlässigen. Seine liebe Frau, seine Praxis am Kurfürstendamm, die Fabrikationen und Forschungslabors in Olmütz und Hamburg. Selbst als sein Bruder starb, sollte Morell nicht einmal zur Beerdigung fahren dürfen, so unabkömmlich war er mittlerweile. Äußere Gefahren wurden von Hitler als Hinderungsgründe vorgeschoben. Nach Mitteilung des Todes meines Bruders war der F sehr bekümmert wegen meiner Reise, da der Westen sehr gefährdet sei. Ich machte Vorschläge für Flugzeug, dies gehe nicht, da stets eine Unmenge feindlicher Jäger unterwegs seien, Auto, so lange Fahrten würde ich nicht vertragen, trotz meiner gegenteiligen Versicherung, Bahn, könne man nur bedingt benutzen, da Fahrzeiten wegen Angriffen sehr unsicher. Den Ersatz, den Morell für die kurze Zeit seiner Abwesenheit vorschlug, SS-Arzt Dr. Stumpfegger, lehnte Hitler ab und argwöhnte, dass der vielleicht nicht so gut injiziere. Oder war der Grund womöglich, dass Stumpfegger das Geheimnis des X nicht kannte? Als der Leibarzt auf einem letzten Restchen an Privat- und eigenem Familienleben bestand und trotz aller Versuche, ihn in der Wolfsschanze zu halten, zur Trauerfeier seines Bruders reiste, sowie auf der Rückfahrt noch kurz bei seiner Frau in Berlin vorbeischaute, stellte Hitler ihm einen Leibwächter vom Reichssicherheitsdienst an die Seite und zeigte sich nach der Rückkehr seines Doktors ungehalten wie selten. 15.30 Uhr beim Führer, Patient unfreundlich, keine Fragen, große Abfuhr. Rasch holte Morell das Besteck heraus, schnaufte noch einmal durch, wischte sich mit dem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn und stach die Platinnadelspitze in den Unterarm seines Patienten ein. Traubenzucker intravenös plus Vitamultin-Forte, Glykonorm, Tonophosphan. Hitler legte die linke Hand auf das Koppelschloss und atmete geräuschvoll aus, rundete seine Schulter nach vorn und verzog die schmalen, eingekniffenen Lippen, was seinen Mund noch kleiner machte. Dann entspannte sich sein Gesicht und mit geübten Bewegungen massierte Morell die verschluckte Luft aus Hitlers Bauch nach oben weg. Schon verstanden sie sich wieder. Der Reißverschluss. Während die Rote Armee im November 1944 immer weitere Ortschaften in Ostpreußen eroberte, zeigten sich Hitlers Adern so lediert, dass selbst der Spritzenexperte Morell sie kaum mehr penetrieren konnte. Die allzu häufig perforierte Venenhaut entzündete, vernarbte, verfärbte sich bräunlich. Morell musste innehalten. Von Injektionen sah ich heute ab, damit die seitherigen Stichstellen gut abheilen. Linke Armbeuge gut, rechte zeigt noch rote Pünktchen, aber ohne Eiterpusteln, wo Einstiche waren. F. meint, dass dies früher nicht der Fall gewesen sei. Es krachte regelrecht, wenn Morell in diesen Wochen einstieß. Jeder Durchstich verursachte eine neue Wunde, die sich an die vorige anschloss, und es entstand eine längliche, wachsende Kruste, der charakteristische Reißverschluss der Bahnhofsjunkies, wenn ein Einstich sich an den nächsten reiht und sich eine unschöne Linie bildet. Selbst Hitler wurde allmählich nervös und machte sich Sorgen, was die Injektionsinflation mit ihm anrichtete. Beim intravenösen Einstich glaubte der Führer, ich reibe die Stelle nicht genügend lang mit Alkohol ein. Ich täte dies immer zu kurz und deshalb bekäme er in der letzten Zeit an der Einstichstelle oft ein kleines rotes Pustelchen. Doch Morell hatte eine andere Erklärung für die Beschwerden parat. Blut, durch das monatelange Bunkersitzen ohne Tageslicht und Luft sauerstoffarm und venös, wie sich beim Abstauen des Armes zeigt und hierdurch nicht genügend gerinnungsfähig und die Einstichstelle rot bleibend. Hitler blieb misstrauisch. Führer führt dies trotzdem auf Bakterien zurück und meint, vielleicht bekäme er überhaupt durch die Injektionen Bakterien in den Körper. Notgedrungen wollte Morell eine Weile mit der Spritzenorgie aussetzen. Aber Hitler wischte letztlich alle Bedenken beiseite, seine autoaggressiven Züge kamen jetzt voll zur Geltung. Trotz der Unannehmlichkeiten, die ihm die zahllosen Penetrationen verursachten, hörte er nicht auf, danach zu verlangen und empfing seinen Leibarzt mit den Worten, er brauche keine Behandlung, sondern umgehend eine Injektion. Morgens 6 Uhr. Ich solle sofort zum Patienten kommen. In 20 Minuten dort. Führer hatte durchgearbeitet und eine sehr schwere Entscheidung zu treffen, bei der er sich innerlich stark aufgeregt hatte. Die Aufregung hatte sich immer mehr potenziert, bis schließlich ganz plötzlich, wie immer bei großen Aufregungen, der Krampf eingetreten sei. Untersuchung wollte er keine, da diese den Schmerz nur erhöhe. Schnell machte ich eine kombinierte Eupaverin-Eukodal-Injektion zurecht und injizierte intravenös, was durch die vielen Einstiche der letzten Zeit recht schwer war. Machte daher erneut darauf aufmerksam, dass wir die Venen eine Zeit lang schonen müssten. Da ich bei der Injektion einmal absetzen musste, trat dann noch während dem Injizieren die Entspannung ein und der Schmerz war weg. Der F war sehr glücklich darüber und presste mir dankbar die Hand. 20 Minuten zwischen Anruf und Applikation. Von einem derart effizienten Dealer mag jeder Rauschgiftsüchtige nur träumen. Tatsächlich wusste Hitler die andauernde Verfügbarkeit seines Leibarztes zu schätzen und stellte beispielsweise am 31. Oktober 1944 lobend fest, dass er durch das schnelle Eingreifen gestern Morgen eine Sofortherstellung hatte. Morell sprach ihm daraufhin beruhigend zu. Wenn wieder einmal ein solcher Zustand käme, möchte er doch wieder sofort rufen, auch wenn es in der Nacht wäre. Die größte Befriedigung würde es mir geben, ihm helfen zu können. Häufig griff Patient A in diesen letzten Wochen in der Wolfsschanze auf seinen 24-Stunden-Zimmerservice selbst für die härtesten Substanzen zurück und klingelte Morell auch nach Mitternacht, schamlos irgendwelche Wehwehchen oder nervlichen Belastungen anführend, heraus. Während eine Ordonnanz nach der Injektion die Arzttasche in die Drohnenbaracke zurücktrug, wartete der Leibarzt bei seinem Patienten, bis die Wirkung einsetzte. Als am 8. November 1944 Hitler das Hai nicht stark genug war, legte Morell großzügig nach. Mittwoch 0.30 Uhr. Plötzlich gerufen worden. Ganz plötzlich hat der Führer starke Gasauftreibung des Leibes bekommen. Wie er mir sagte, hätte er momentan die größten Entscheidungen seines Lebens zu fällen und kommt dadurch in immer größere Nervenanspannungen. Eukodal-Eupaverin intravenös behebt anfangs die Schmerzen und den Spasmus nur zum Teil. Auf die Bitte, noch eine halbe Spritze nachzugeben, lasse ich die Tasche zurückholen und sehe, dass ich nur 0,01 Eukodal gespritzt habe statt 0,02. Nach nochmaliger Injektion von 0,01 Eukodal intravenös setzte sofort Aufhören der Schmerzen und des Krampfes ein. Der Führer bedankte sich vielmals für diese sofortige Hilfe und war nun vollauf glücklich. Ein Junkie merkt sofort, wenn er nicht die volle Ladung erhalten hat. Ein Junkie kennt nichts anderes mehr, außer der Sehnsucht nach dem nächsten, ihn vollständig befriedigenden Schuss. Jeder andere Aspekt der Existenz tritt dabei in den Hintergrund, ganz egal, ob es Tag ist oder mitten in der Nacht. In diesen Monaten nach dem Attentat, als Hitlers Drogenkonsum Rekordwerte erreichte, verlor der Diktator endgültig die biochemische Balance und seine Gesundheit. Stauffenberg hatte ihn zwar nicht getötet, dafür aber indirekt zum Rauschgiftsüchtigen gemacht. Hitler degenerierte. Sein Gesicht verfärbte sich ocker, die Lider hingen, das Zittern der Glieder nahm noch mehr zu, die Konzentrationsfähigkeit deutlich ab. Sein zweiter Chirurg Hasselbach, der Morells Behandlungen despektierlich als Zauber bezeichnete, skizzierte nach dem Krieg die gesundheitliche Entwicklung bei seiner Vernehmung durch die Alliierten so. Bis 1940 habe Hitler viel jünger ausgesehen, als er in Wirklichkeit war, danach sei er jedoch ziemlich rasch gealtert. Noch bis 1943 habe sein Äußeres seinem Alter entsprochen, während später sein rapider körperlicher Verfall offensichtlich geworden sei. Fakt ist, Eukodal, dessen Einsatz 1943 begann, das aber vor allem zwischen September und Dezember 1944 so häufig injiziert wurde, dass man die Möglichkeit einer körperlichen Abhängigkeit mit einbeziehen muss, lässt sich das gespritzte Glück mit unangenehmen Nebenwirkungen bezahlen. Schlafstörungen sind die Folge, Tremor, Verstopfung. Hitler litt unter all diesen. Sobald das Hai abebbte, reagierte sein Verdauungstrakt mit spastischer Obstipation. Er hatte keine Entleerung, quälende Winde. Nachts lag er mit geöffneten Augen im Bett. Ich kann dann nicht einschlafen. Ich sehe im Dunkeln dauernd die Generalstabskarten vor mir und mein Gehirn arbeitet weiter und es braucht Stunden, bis ich davon loskomme. Zwar behauptete er, einzig und allein deshalb nicht zur Ruhe zu kommen, weil britische Bomber über dem Reichsgebiet flögen, doch waren es wohl eher die Drogen, die ihn wach hielten. Morell musste, um den benötigten Schlaf zu erzwingen, barbiturathaltige Betäubungsmittel wie Luminal oder Quadronox verabreichen. Die Spirale drehte sich immer weiter. Wohl als Folge der häufigen Eukodalgaben funktionierte Hitlers Verdauung kaum noch und er war, was seine Darmbeschwerden betraf, wieder da angelangt, wo Morell 1936 mit der Behandlung durch Mutaflor begonnen hatte. Patient A verstopfte chronisch, setzte sich für verordnete Kamilleneinläufe auf das Klosett. Ich musste draußen bleiben, er schloss sogar ab, doch es nutzte nichts. Die Flüssigkeit bliebe nicht drinnen, sondern er müsse sie sofort herausdrücken, leider. Führer soll versuchen zu schlafen, ohne Mittel. Die einfachsten Körperfunktionen wuchsen sich zu mühsamen physiologischen Operationen aus, die von Morell so gewissenhaft notiert wurden, als seien es Vorgänge an den Fronten, wie sie das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht beschrieb. Von 16 bis 18 Uhr 4 Entleerungen, wovon 2 schwächer und 2 sehr stark waren. Bei der 2. nach Abgang eines Pfropfens explosionsartige, wässrige Entleerung. Die 3. und 4. waren sehr stark stinkend und ganz besonders die 4. wohl zuvor sich zersetzende Ballen zurückgeblieben und Ursache von Gasen und toxischen Stoffbildungen geworden. Verhältnismäßig stärkeres Wohlbefinden und Änderung des Gesichtsausdrucks. Er habe mich nur rufen lassen, um mir gleich die freudevolle Mitteilung der Wirkung zu machen. Die Schuldfrage. Am 21. November 1944 gab es zum Mittagessen Reisschleim, Suppe und gebratene Selleriescheiben mit Kartoffelbrei. Danach wurde die Wolfsschanze zugemacht. Gerade einmal 13 Tage hatte Hitler in seinem neuen Superbunker gehaust, aber die Russen standen zu nahe, es musste evakuiert werden und ein schaukelnder Käfig, dessen Fenster immer wieder verdunkelt wurden, wenn es an Bombenschäden und zu viel Realität vorbeiging, rollte in Richtung Reichshauptstadt. Es war der Führer Sonderzug Brandenburg und die Bahnhöfe, die er durchfuhr, wurden vorher von Menschen geleert. Da Hitler sich keinerlei Chancen mehr gegen Stalins Rote Armee ausrechnete, hatte er den Osten aufgegeben und plante nun seine 2. im September auf Kokain ersonnene Ardennenoffensive, um vielleicht irgendwie das Blitzkriegwunder vom Frühjahr 1940 zu wiederholen und das Ruder wenigstens im Westen noch herumzuwerfen, dort in letzter Minute einen Separatfrieden abzuschließen. Ankunft in Berlin-Grunewald war morgens um 5.20 Uhr. Alles lief unter strengster Geheimhaltung ab. Der Stenograf notierte Schweigepflicht. Hitler, der aufgrund eines Stimmbandknötchens Angst hatte, seine Stimme zu verlieren, sprach ohnehin nur noch im Flüsterton. Seine Augen fixierten die Umwelt nicht mehr, sondern stierten auf imaginäre Punkte. Immer wieder saugte er gierig Sauerstoff aus einem kleinen, tragbaren Heeres-Sauerstoffgerät, das Morell für die Reise besorgt hatte. Selten war Hitlers Laune finsterer, grimmiger gewesen. Jeder wusste, der Plan, die Riesenstreitmacht der Amerikaner und Briten zurückzuwerfen, war illusionär, doch der Oberbefehlshaber tat gewohnt siegesgewiss. In Wahrheit war er durch die großen Aufregungen, die starken Gasbauch und Anfälle auslösen, derart gefangen, dass ihm nur noch das Eukodal half. Einen Tag später erhielt er außerdem 0,01 Gramm Morphin. 2 Tage danach, am 24. November 1944, notierte Morell: Ich hielt Injektion nicht für nötig. Führer will aber zur schnelleren Stärkung welche haben. Auch 3 Tage später will der Führer wegen anstrengender bevorstehender Arbeit Injektionen haben. Doch wie stand es bei dem ausufernden Mischkonsum mit den Auswirkungen auf Hitlers Intellekt, seinen Geist? Blieb der Diktator zurechnungsfähig? Der Philosoph Walter Benjamin, der eine Dekade zuvor mit Eukodal experimentiert hatte, oral, was die Suchtwirkung erheblich mindert, meint zum psychologischen Effekt des halbsynthetischen Opiats: Vielleicht ist es keine Selbsttäuschung zu sagen, dass man in diesem Zustand eine Abneigung gegen den freien, sozusagen uranischen Luftraum bekommt, der den Gedanken des Draußen beinahe zur Qual werden lässt. Es ist ein dichtes, sich eingewebt, sich eingesponnen haben, ein Spinnennetz, in dem das Weltgeschehen verstreut, wie ausgesogene Insektenleiber herumhängt. Von dieser Höhle will man sich nicht trennen. Hier bilden sich auch Rudimente eines unfreundlichen Verhaltens gegen die Anwesenden, Angst, dass sie einen stören, herauszerren könnten. Der wissenschaftliche Autor und Chemiker Hermann Römp schreibt, dauernder Opiatmissbrauch wirke sich in einer Schädigung des Charakters und der Willensleistung aus. Die geistige Schöpferkraft wird beeinträchtigt, ohne dass es zu einem eigentlichen Verlust des früheren geistigen Besitztums kommt. Selbst hochstehende Menschen schrecken vor Betrug und Schwindelei nicht zurück. Zudem komme es zu Verfolgungswahn und krankhaftem Misstrauen gegen die Umgebung. Tatsächlich hatte Hitlers Bunkermentalität für den aussichtslosen Endkampf in Eukodal die passende Endzeitdroge entdeckt. Die ohnehin bei ihm angelegte Gefühllosigkeit, sein starres Weltbild, die Neigung zum Fantastischen und das skrupellose Überschreiten jeglicher Grenzen, all das wurde durch das Opioid, das im finalen Quartal 1944 so häufig zum Einsatz kam, auf unheilvolle Weise unterstützt. Das starke Betäubungsmittel radierte in dieser Zeit, in der im Westen wie im Osten die Alliierten ins Reich eindrangen, jeden Zweifel am Sieg, jedes Mitempfinden auch gegenüber den zivilen Opfern aus und machte ihn noch gefühlloser gegen sich selbst und die Außenwelt. Auf diesem Schmerzstiller und Betäuber schien der Führer ganz bei sich. Das war der wahre Hitler, und so war er auch früher schon gewesen. Denn seine Ansichten und Pläne, die Überschätzung der eigenen Bedeutung und das Verkennen des Gegners standen alle schon festgeschrieben in seiner 1925 veröffentlichten Programmschrift »Mein Kampf«. Die Opioidsucht zementierte nur eine ohnehin bestehende Verhärtung, den Hang zur delegierten, nie selbst ausgeführten Gewalt, und trug dazu bei, dass er in der letzten Phase des Krieges und des Genozids an den Juden nie an ein Einlenken dachte. Die Ziele und Motive, die ideologische Wahnwelt, all das war also nicht das Resultat der Drogen, sondern bereits viel früher festgelegt. Auch mordete Hitler nicht aufgrund einer Umnebelung, im Gegenteil, er blieb zurechnungsfähig bis zum Schluss. Der Konsum schränkte seine Entscheidungsfreiheit keineswegs ein. Hitler blieb stets Herr seiner Sinne, wusste genau, was er tat, handelte kaltblütig und bei wachem Verstand. Innerhalb seines von Anfang an auf Rausch und Realitätsflucht basierenden Systems agierte er folgerichtig bis zum Ende, furchtbar konsequent und keineswegs verrückt. Ein klassischer Fall von Actio Libera in Causa. Er konnte noch so viele Drogen nehmen, um sich weiterhin in dem Zustand zu halten, in dem er seine Taten begehen konnte. Es mindert nicht seine monströse Schuld. Teil 4. Späte Exzesse. Blut und Drogen. 1944 bis 1945. Die böse Wunde, wie sie heilen. Richard Wagner. Im zweiten Halbjahr 1944 gab es für Hitlers Soldaten so gut wie keine Erfolge mehr. Paris fiel Ende August an die Alliierten zurück. Am 23. August musste die Wehrmacht aus Griechenland weichen und war in ganz Südosteuropa auf dem Rückzug. Am 11. September überschritten amerikanische Truppen die Reichsgrenze bei Trier. An allen Fronten stand die ausgeblutete, abgezehrte, niedergekämpfte deutsche Truppe auf verlorenem Posten. Pervitin half jetzt nur noch zum schieren Durchhalten und bei der Flucht. Ein Panzerkommandant berichtete lakonisch: »Wir fahren so lange, ohne anzuhalten, bis wir aus Russland heraus sind. Wir lösen uns alle 100 Kilometer ab, schlucken Pervitin und halten zum Tanken.« Wie eine Studie zeigt, leiden 2/3 derjenigen, die Crystal Meth exzessiv konsumieren, nach 3 Jahren an Psychosen. Da es sich bei Pervitin und Crystal Meth um denselben Wirkstoff handelt und zahllose Soldaten das Mittel seit dem Überfall auf Polen, dem Blitzkrieg gegen Frankreich oder spätestens dem Angriff auf die Sowjetunion mehr oder minder regelmäßig nahmen, muss von massenhaften psychotischen Nebenwirkungen für die finalen Kriegsmonate ausgegangen werden, ebenso vom Bedürfnis, die Dosierungen ständig zu erhöhen, um noch einen spürbaren Effekt zu erreichen. So ist es kein Wunder, dass auch 1944 das Pervitin-Fieber grassierte. Ein Brief der Temmler-Werke an den Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen beweist: Selbst wenige Monate vor Kriegsende bat die Firma um Zuteilung der Rohstoffe Ephedrin, Chloroform und Salzsäuregas für die Produktion von Pervitinsubstanz. 4 Millionen Tabletten sollten damit für Rüstung und Krieg gepresst werden. Die Werkstätten waren kriegsbedingt ins südwestdeutsche Fachwerkstädtchen Meisenheim ausgelagert worden, ausgerechnet in eine Brauerei, wo eine Zeit lang die beiden Lieblingsdrogen der Kriegsdeutschen unter einem Dach hergestellt wurden, Bier und Meth. Auch die Luftwaffe ließ nicht von den leistungssteigernden Mitteln ab. Eine ärztlich-wissenschaftliche Dienstbesprechung im Juli 1944 beschäftigte sich mit nichts anderem. Ebenso nutzte der Sanitätsdienst des Heeres das Pervitin, und zwar für den Verwundetentransport. Im November 1944 stellten die Chefärzte der Lazarettzüge der Heeresgruppe A Versuche an, in denen sie die Wirkung von Morphin mit der Wirkung eines Morphin-Pervitin-Cocktails verglichen. Es stellte sich heraus, selbst schwer Verwundete konnten, wenn sie zusätzlich zur Opiatinjektion 2 Tabletten Pervitin bekamen, bei guter Stimmungslage gehalten werden. Das Lebensgefühl verbesserte sich ebenso, wie der Gesundungswille gestärkt wurde, was eine spätere Wiederverwendung wahrscheinlicher machte. Doch viele Soldaten wollten gar nicht wiederverwendet werden. Sie waren erschöpft, runtergekommen, brauchten immer längere Regenerationsphasen. Nur noch hohl tönten für viele die Propagandasprüche vom Kämpfen bis zur letzten Patrone. Von Eifer war keine Rede mehr, die Stimmung vollkommen niedergedrückt. Ein Innehalten gab es aber nicht. Ein typischer Tagesbefehl von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt endete damit, dass das Gebot der Stunde laute, rücksichtslos vorwärts zu gehen. In einer Weisung des Oberkommandos hieß es: Überbelastungen und Verluste sind möglich. Sie können das ärztliche Gewissen nicht belasten. Die Lage fordert jeden Einsatz. Natürlich auch jeden chemischen. Als die Ideologie längst nicht mehr griff, weil der Führung außer der immer schaler klingenden Formel vom Endsieg nichts Neues mehr einfiel, um ihre Soldaten zu motivieren, beschloss die Wehrmacht, neue Präparate zu entwickeln, die derart zwingend an den Rezeptoren im zentralen Nervensystem andocken, dass selbst Totgesagte sich wieder aufrappeln würden, um noch zu Siegern auf dem Schlachtfeld zu mutieren. So überspannt es klingt. Parallel zu den angestrengten Versuchen, eine Wunderwaffe zu entwickeln, lief in dieser verlustreichen Endphase, in der nach jedem Strohhalm gegriffen wurde, auch die Suche nach einer Wunderdroge, die auf chemischem Weg das Blatt noch einmal wenden sollte, auf Hochtouren an. Ortstermin: Sanitätsakademie der Bundeswehr, München. In einer ehemaligen SS-Kaserne hat die Bundeswehr ihre Sanitätsakademie untergebracht, das zeitgenössische Äquivalent zur untergegangenen Militärärztlichen Akademie in Berlin, wo Professor Ranke Ende der 30er Jahre die Pervitin-Versuche an Offiziersanwärtern unternahm. Statt dem fragwürdigen Meth-Pusher der Wehrmacht steht mir der freundliche Dr. Volker Hartmann gegenüber, seines Zeichens Abteilungsleiter Lehre Gesundheitsversorgung. Vorbei an einem Panzer mit Rotkreuzzeichen und einem abgestellten Sanitätshelikopter führt er mich über das riesige Militärgelände. Gefährdungsstufe Alpha, verkündet ein Schild. Hartmann beruhigt mich. Alles im grünen Bereich bedeutet das. Dazu passend erläutert er mir seine ganz eigene Vision von einer zukünftigen Bundeswehr, denn Hartmann plädiert für ausschließlich humanitäre Einsätze ohne Waffen. Die Deutschen können sowieso nicht mehr richtig kämpfen und vielleicht sollten sie das auch nicht. Unsere Stärken liegen woanders, begründet er seinen Ansatz. Wir helfen Menschen. Ist doch eine gute Ergänzung zu Wir dienen Deutschland. Hartmann jedenfalls diente schon so gut wie überall. Als Schiffsarzt auf der Gorch Fock, auf einer Fregatte vor der Küste des Libanon, auf einem Einsatzgruppenversorger am Horn von Afrika, im indonesischen Banda Aceh bei der Tsunamihilfe der Bundeswehr, im Kosovo und in Afghanistan. Im dortigen Mazar-e-Sharif war er 2012 als Kommandeur des Sanitätseinsatzverbandes für den Sanitätsdienst der Deutschen in der gesamten Region verantwortlich. Als ein Kompaniechef für seine Truppe das Aufputschmittel Modafinil für mögliche Kampfeinsätze gegen die Taliban anforderte, untersagte Hartmann die Ausgabe. Modafinil gehört der Gruppe der psychostimulierenden Medikamente an. Sein genauer Wirkmechanismus ist bis heute nicht bekannt. Im Sport ist der Stoff als Dopingmittel verboten. Schüler und Studenten verwenden ihn mitunter als Smart Drug, um die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit zu steigern. Mögliche süchtige Soldaten wollte ich nicht verantworten, ganz abgesehen von der ethischen und politischen Bedeutung, erklärt er seine Entscheidung. Ich ließ alles einziehen. Militär und Drogen sind ein Feld, das Hartmann seit vielen Jahren beackert. Er war es auch, der die Versuche der deutschen Marine offenlegte, in der Endphase des Zweiten Weltkrieges eine Wunderdroge zu entwickeln. Die Geschichte erzählt er abends, in geografisch-historisch angemessenem Kontext, als wir uns auf seinen Vorschlag hin am Münchner Odeonsplatz zum zweiten Mal treffen. Just an jener Stelle, neben der Feldherrnhalle, wo die NSDAP am 9. November 1923 nach einer durchsoffenen Nacht im Bürgerbräukeller mit einer Menge Restalkohol im Blut bei ihrem Putschversuch scheiterte. Heuer ist es Ende September, ein lauer Abend. Um uns herum toben die Ausläufer des Wiesenspektakels, viele Menschen in Trachten, Bierseligkeit überall. Die passende Stimmung, um über Geschichte, Gewalt und Genussmittel zu reden. Beim Hitlerputsch stand die bayerische Polizei da vorne und schoss, zeigt Hartmann. Einer der ersten Nazis, der tödlich getroffen wurde, war bei Hitler untergehakt und riss ihn mit zu Boden. Gleichzeitig wurde Hitlers Leibwächter von Kugeln durchsiebt und stürzte auf diesen drauf. Mehr als ein Dutzend der Umstürzler waren sofort tot, ebenso vier Polizisten und ein Passant. Die Schaulustigen stoben auseinander, es war das reinste Chaos. Hitler rappelte sich auf und flüchtete, kaum verletzt. Manchmal sind es Zufälle, die die Geschichte bestimmen. Wir setzen uns in die nahegelegene Pfälzer Residenzweinstube, an deren Fassade eine Gedenktafel für die vier getöteten bayerischen Landespolizisten hängt, die ersten Opfer der Nazis. Drinnen bestellen wir Weißweinschorle, was zu dieser fünften Münchner Jahreszeit des Oktoberfestes, in der noch eindeutiger als sonst der Gerstensaft regiert, fast ketzerisch scheint. Jetzt kommt Hartmann auf das eigentliche Thema zu sprechen. Es ist eine Geschichte, die endgültig aufräumt mit dem immer einmal wieder aufflackernden Mythos von der Sauberkeit der Wehrmacht. Eine schmutzige Geschichte, über die sich gern so propagierende Marine, das angebliche Aushängeschild, was moralische Integrität betrifft. Die Suche nach der Wunderdroge. The real war will never get in the books. Walt Whitman. Bei der deutschen Kriegsmarine gab es einen hohen Offizier mit dem lautmalerischen Namen Haie, Vorname Helmut. In den 50er Jahren zog er für die CDU in den Bundestag ein, doch am 16. März 1944 wollte er noch den Zweiten Weltkrieg gewinnen und saß mit zwei Kollegen in einem Besprechungsraum in Kiel. Der Karl Dönitz, der im Mai 1945 Hitlers Nachfolger wurde, direkt unterstellte Haie, war kommandierender Admiral der sogenannten Kleinkampfverbände. Die Lage auf See sah nicht gut aus für die kaiserliche Marine, wie man sich im Unterschied zur nationalsozialistischen Luftwaffe gern selbst titulierte. Die Schlacht im Atlantik war verloren. Aufgrund des nicht für möglich gehaltenen britischen Einbruchs in den Funkschlüssel, der alliierten Luftüberlegenheit und daraus resultierender schwerer Verluste sowie Fehlplanungen in der Rüstungswirtschaft musste der U-Boot-Krieg eingestellt werden. Seitdem brachten die Alliierten ungestört Nachschub von Amerika nach England und bereiteten die Invasion in der Normandie vor. Nicht weniger als dies sollte Haie im Frühjahr 1944 durch seine neuen Verbände verhindern. Hitler bejubelte die in der Entwicklung befindlichen Kleinkampfmittel als reale Chance, die Landung der Amerikaner noch zu stoppen. Wenn ich die habe, kann ich die Invasion abwehren. Bereits während einer Rüstungskonferenz Anfang Januar 1944 in der Wolfsschanze im Beisein von Rüstungsminister Speer und SS-Chef Himmler sowie mehrerer Feldmarschälle hatte Hitler die beschleunigte Herstellung der vermeintlichen Wunderwaffen gefordert, in die er so große Hoffnungen legte. Mit neuartigen Zwei-Mann-Tauchbooten, Klein-U-Booten, Sprengbooten und Ein-Mann-Torpedos sollte die riesige feindliche Übermacht per Nadelstichtaktik angegriffen, versenkt oder zumindest entnervt und zum Rückzug gezwungen werden. Es war David gegen Goliath, wenn auch weniger biblisch. Die K-Verbände galten als die bunten Hunde der Marine. Ihre Spezialeinsätze würden auf den Überraschungseffekt bauen und vor allem darauf, dass sie nicht entdeckt oder geortet wurden. Zielvorgabe war es, sich an die feindlichen Dickschiffe ranzuschleichen, Torpedo raus, Angriff. Dafür galt es mehrere Tage und Nächte lang, ununterbrochen und ohne zu schlafen, unter Wasser zu bleiben, also deutlich länger, als es das Weckmittel Pervitin, das allen Erfahrungswerten nach bei hoher Dosierung bis zu 48 Stunden wachhielt, erlaubte. Eine besondere seemännische Ausbildung war für diese lebensgefährlichen Einsätze nicht vorgesehen, dafür neue Drogen, die alles Dagewesene zu übertreffen hatten. Wenn es in diesem Weltkrieg eine letzte Viertelstunde gab, in der es durchzuhalten galt, nun hatte sie geschlagen. Fieberhaft suchte Haie im Frühjahr 1944 ein schnell verfügbares Medikament, das den Soldaten, der sich über die normale Zeit hinaus als Einzelkämpfer im Einsatz befindet und nicht in der Lage ist zu schlafen, wach und einsatzfähig hält. Außerdem sollte die Droge das Selbstgefühl des Soldaten heben und seine Kraftreserven mobilisieren. Doch wer konnte einen solchen Wunderstoff entwickeln? Professor Dr. Gerhard Orzechowski, Marinestabsarzt und Chefpharmakologe des Sanitätsamtes beim Marineoberkommando Ostsee, war im zivilen Leben Professor für Pharmakologie an der Kieler Universität. Während der deutschen Besetzung Frankreichs arbeitete er im Marineärztlichen Forschungsinstitut für U-Boot-Medizin im bretonischen Karnak und hatte sich dort mit leistungssteigernden Mitteln befasst. Der bebrillte Wissenschaftler schien der richtige Mann, wenn es um den Versuch ging, die letzten Reserven aus der abgekämpften Truppe herauszupressen, die Kleinkämpfer aufzuputschen und den Endsieg mit Hilfe der Pharmakologie zu erzwingen. Orzechowskis explizites Ziel lautete, durch die Chemie den Mann zum Raubtier machen. Eine solche Herangehensweise war ganz in Hayes Sinn, der die Ein-Mann-Kampfboote Modell Neger in Anlehnung an den Namen ihres Entwicklers Richard Mohr zum Einsatz bringen wollte. Ihre Form entsprach der zweier übereinander angeordneter Torpedos, wobei der untere die Waffe selbst war. Im oberen befanden sich Steuersitz und Cockpit des Fahrers, den eine wasserdichte Plexiglaskuppel schützte. Ein Ritt auf der Bombe. Über ein einfaches Kimme-Korn-Visier konnte die Kombination aus Trägertorpedo und scharfem Torpedo auf ein Ziel ausgerichtet werden. Bei guter Sicht löste der Fahrer per Fußraste aus. Dann fuhr er um sein Leben in Richtung rettenden Hafen zurück. Ein ungewisses Unterfangen angesichts des Scheibenschießens der US-Kampfflugzeuge auf die über Wasser liegenden Plexiglashauben. Orzechowski schlug für diese Himmelfahrtskommandos 10 verschiedene Kombinationspräparate unter den Abkürzungen D1 bis D10 vor, Droge 1 bis Droge 10. Sie bestanden zu unterschiedlichen Mengen aus Eukodal, Kokain, Pervitin und Dicodid, einem halbsynthetischen Morphinderivat, das in seiner Wirkweise mit dem Codein verwandt, aber potenter ist. Es waren die stärksten bekannten Substanzen der Welt, bunt zusammengewürfelt, ein Zeichen dafür, wie lax auch bei der Marine mit Rauschmitteln umgegangen wurde und wie verzweifelt die Lage war. Am 17. März 1944 stellte die Apotheke des Marinelazaretts Kiel von jeder der 10 Kreationen je 5 Tabletten her. Einen Tag später probierten 50 Soldaten des Ausbildungslagers Blaukoppel sie aus. Alles musste schnell gehen. Seriöse Tests über die komplexen Wechselwirkungen der einzelnen Inhaltsstoffe fanden aus Zeitgründen nicht statt. D9 machte das willkürliche Rennen, eine Mixtur aus 5 Milligramm Eukodal, 5 Milligramm Kokain und 3 Milligramm Methamphetamin. Eine heftige Kombination, die möglicherweise auch Hitler gutiert hätte. Der Sanitätschef der Kriegsmarine, Admiral Stabsarzt Dr. Greuel, musste D9 noch abnicken, da Kokain in Pulverform nicht verschrieben werden durfte. Haie gab ebenfalls grünes Licht. Flux stellte der Sanitätsdienst 500 Tabletten für den Biber, ein Kleinst-U-Boot mit 2 angehängten Torpedos, sowie für den Neger bereit. Trotz strengster Geheimhaltung hatte sich die Suche nach der Hammerdroge mittlerweile herumgesprochen, und zwar bis zur SS. Auch dort setzte man verstärkt auf Spezialkommandos von Elitekämpfern und interessierte sich für die Erkenntnisse der Kriegskollegen bei ihren Sondereinheiten. Eine Zusammenarbeit bahnte sich an, von der nach dem Krieg die Angehörigen der Marine nichts mehr wissen wollten. Ausgerechnet der für seine Skrupellosigkeit berüchtigte Obersturmbannführer Otto Skorzeny, Leiter der SS-Geheimoperationen und von den westlichen Diensten, in Überschätzung seiner tatsächlichen Fähigkeiten, zeitweilig als gefährlichster Mann Europas bezeichnet, traf am 30. März 1944 in Kiel bei Hayes Kommando ein. Seit er im September 1943 bei der Entführung des festgesetzten Mussolini beteiligt gewesen war, unterstützten ihn Hitler wie Himmler bei all seinen klandestinen Vorhaben. Offiziell wollte sich der Mann mit der auffälligen Narbe im Gesicht nur die neuen Waffen der Kleinkampfverbände vorführen lassen, doch vor allem war er, der aus seinem harten Drogenkonsum nie einen Hehl machte, wegen Orzechowskis D9 gekommen. 1000 Tabletten, sagte er gleich ein, um sie in besonderem Einsatz zu testen. Eine Verbindung entstand, die Folgen haben sollte. Doch wie wirkte nun D9? Bei allen traten binnen einer Stunde nach der Einnahme von 1 bis 2 Tabletten unangenehme Störungen auf, heißt es in einem der wenigen überlieferten Berichte. Denjenigen, die vorher frisch und ausgeruht waren, zitterten die Hände während einer kurzdauernden Euphorie und die schon vorher Ermüdeten klagten über weiche Knie und ein Ziehen in den Muskeln. In der Vollwirkzeit des D9 trat eine allmähliche Lähmung des zentralen Nervensystems ein, die wünschenswerte Euphorie ließ sofort nach, Entschlusskraft und Intellekt wurden gehemmt, Energien beeinträchtigt, die Kritikfähigkeit herabgesetzt, profusen Schweißausbrüchen folgten Katergefühl, hochgradige Ermüdung und Abgeschlagenheit. Das klingt alles andere als vielversprechend. Dennoch kam D9 zum Einsatz, was für die Marine zu einem Fiasko beitrug. 2/3 der Biberfahrer überlebten ihren halsbrecherischen Einsatz nicht. Die vermeintliche Wunderdroge wurde aufgrund ihrer starken Nebenwirkungen, die die Kampfeinsätze erschwerten, anstatt sie zu erleichtern, ebenso schnell wieder fallen gelassen, wie sie entwickelt worden war. In der Zwischenzeit hatte sich die militärische Lage für die Deutschen allerdings drastisch verschlechtert. Die Alliierten waren auf dem europäischen Kontinent gelandet und rückten mit einer riesigen Streitmacht in Richtung westlicher Reichsgrenze vor. Einem neuen, wieder einmal angeblich revolutionären, weil enorm tauchfähigen Kleinkampfmittel, dem mit 2 Torpedos bestückten Seehund, galten nun ab Herbst 1944 alle Hoffnungen. Hayes Schlachtplan lautete, damit die Mündung der Themse und die Strände der Normandie anzusteuern, um die Schiffe der Alliierten zu sprengen. Doch Bedienung und Navigation stellten eine außerordentliche Herausforderung dar. Die Verhältnisse waren enorm beengt. Ein heizbarer Topf erwärmte die Mahlzeiten, die Notdurft wurde in leere Essensbüchsen verrichtet. Aushalten für 4 Tage in diesem Kampfmittel schwierig und ohne Reizmittel nicht immer möglich, schrieb der für die medizinische Versorgung der K-Verbände mittlerweile verantwortliche Sanitätsoffizier Dr. Hans-Joachim Richard. Bauchschmerzen, chemische Rauschmittel einzusetzen, um diese natürlichen Schwierigkeiten zu überwinden, scheint er immerhin gehabt zu haben, als er in seinem Kriegstagebuch, das stets unpersönlich zu führen war, leicht distanziert formulierte: Die militärische Führung steht auf dem Standpunkt, dass in diesem Krieg, wenn es erforderlich ist, auch Schädigungen durch stark wirkende Medikamente in Kauf genommen werden müssen. Am 11. Oktober 1944 traf sich Richard mit Drogendesigner Orzechowski in der Nähe von Lübeck, um über ein wachhaltendes und leistungssteigerndes Mittel für Seehund zu sprechen. Da man von den Kombinationspräparaten wegen der hohen Ausfälle Abstand genommen hatte, erörterten die beiden Männer, ob nicht reines Kokain oder reines Methamphetamin in extrem hoher Dosierung einen Menschen auch länger als 2 Tage und 2 Nächte wach und leistungsfähig halten könne. Die Zeit drängte. 9 Tage später, am 20. Oktober 1944, besichtigte Großadmiral Dönitz, dem Hitler mit seinem Wunderwaffenglauben im Nacken saß, die Kleinkampfflottille. Richard informierte ihn darüber, dass die Bedingungen für das Kampfmittel Seehund mit einer Einsatzdauer von 4x24 Stunden schwierig sind und nach der Entwicklung und Erprobung neuartiger Medikamente verlangen. Um eine weitere Katastrophe wie beim D9-Einsatz zu vermeiden, beschloss man, dieses Mal vorher Versuche durchzuführen zur Klarstellung über Verträglichkeit und Wirkung von hohen Dosen Kokainum Hydrochloricum in Pillenform, hohen Dosen Pervitin in Kaugummi und kleineren Dosen Kokainum Hydrochloricum und Basicum in Kaugummi. Doch wo und mit wem könnten solche nicht ungefährlichen Tests durchgeführt werden? Man erinnerte sich gewisser Verbindungen zur SS, die man über Otto Scorseni geknüpft hatte. Könnten diese der Marine nicht streng gesicherte Türen öffnen? Dönitz zeigte sich einverstanden. Auch Haie segnete ab. Die Sauermänner der Marine mit ihren stäubchenfreien Uniformen traten daraufhin erneut mit der schmutzigen SS in Kontakt und eine streng geheime Zusammenarbeit begann, die bis heute nicht in allen Einzelheiten aufgearbeitet ist. Für Marinearzt Richard, der die Versuche leiten sollte, ging Ende November 1944 tatsächlich das Tor zu einer riesigen Anlage auf, in der er eigentlich nichts verloren hatte. In stählernem Schriftzug stand darüber: Arbeit macht frei. Dienstreise nach Sachsenhausen. Kalter Wind überblies die Freifläche, die eine 3 Meter hohe Ringmauer mit Kreuzschlitzen umgab, darauf mit immergrün bepflanzte Blumenkübel in symmetrischer Anordnung. Die Außenmauern mit Elektrozaun gesichert, davor Stacheldrahtrollen, ein geharkter Kiesstreifen. Neutrale Zone, es wird ohne Anruf sofort scharf geschossen. Das KZ Sachsenhausen, 35 Kilometer nördlich von Berlin am Rand der Kleinstadt Oranienburg gelegen, wurde 1936 eröffnet im Olympiajahr. Es war das erste von einem SS-Architekten am Reißbrett entworfene Lager. Als gleichseitiges Dreieck folgte das Konzept einer Architektur der totalen Überwachung. Von der Balustrade des lindgrün gestrichenen, mit Fachwerkelementen versehenen Hauptturms A hatte ein einziger Wächter die in 4 Bögen um den halbkreisförmigen Appellplatz gruppierten Baracken im Blick. Ein einziges Maschinengewehr konnte alle Gefangenen in Schach halten. Im Laufe seines Bestehens wurden hier über 200.000 Menschen aus ca. 40 Nationen inhaftiert. Politische Gegner, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Bürger besetzter europäischer Länder, Asoziale, Alkoholiker, Rauschgiftsüchtige. Mehrere 10.000 Häftlinge kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, Misshandlungen, medizinische Versuche ums Leben. Im Herbst 1941 starben schätzungsweise 13.000 bis 18.000 sowjetische Kriegsgefangene unter anderem in einer Genickschussanlage, die den Mordvorgang standardisieren sollte. Eine weitere perfide Besonderheit des Lagers stellte das sogenannte Schulläuferkommando dar. Häftlinge mussten durch ununterbrochene Gewaltmärsche den Abrieb von Sohlen für die deutsche Schuhindustrie testen. Firmen wie Salamander, Bata, Leiser schickten ihre neuesten Entwicklungen in das KZ. Es wurde ein Ersatzstoff für das im Krieg rationierte Leder gesucht. Die Schulläufer-Teststrecke, noch heute in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Teilen zu sehen, war eine 700 Meter lange Gehbahn, die zu 58% aus Betonstraße, zu 10% aus Schlackenweg, zu 12% aus lockerem Sand, 8% Lehm, der ständig unter Wasser gehalten wurde, 4% Split, 4% grob geschotterten Wegen und 4% Kopfsteinpflaster bestand. Es sollte sich hier ein Querschnitt sämtlicher Bodenverhältnisse Europas ergeben, die deutsche Soldaten bei ihren Eroberungen beschritten. Das Schulläuferkommando war ein Strafkommando. Wer sich der Arbeitsverweigerung schuldig machte, bei Glücksspiel, Tauschhandel oder dem Diebstahl von Lebensmitteln aus Kantine oder dem Hundezwinger erwischt wurde, landete hier. Faulheit, Befehlsverweigerung oder bereits der Verdacht auf homosexuelle Handlungen konnten ebenfalls zur Einweisung führen. Zunächst mit 120 Gefangenen bestückt, baute ein promovierter Schuhmachermeister aus dem ostpreußischen Sensburg, Dr. Ernst Brennscheid, ein Berufsbeamter, der nie der SS oder NSDAP beitrat und dennoch für seine Grausamkeit bekannt war, das Kommando auf bis zu 170 Häftlinge aus. Das tägliche Laufpensum steigerte er durch eine Erhöhung des Tempos auf über 40 Kilometer. Für diese knappe Marathonstrecke ließ er die Häftlinge außerdem 25 Pfund schwere Rucksäcke schleppen, damit die Sohlen stärker belastet wurden, und teilte ihnen häufig zu enges Schuhwerk zu oder befahl für linke und rechte Füße unterschiedliche Größen, angeblich um zu zusätzlichen Erkenntnissen zu gelangen. Der Kapo, der das Marschieren leitete, hielt nummerierte Pappmarken bereit, und sobald die Schulläufer eine Runde gedreht hatten, legte er eine dieser Marken in einen plombierten Holzkasten, der auf einem Pfahl angebracht war, damit jederzeit zusammengezählt werden konnte. Alle 10 Kilometer wurden die Schuhe auf ihren Abriebzustand geprüft. Häufig mussten sich die Häftlinge auf Kommando hinlegen, Kniebeugen machen, robben oder auf der Stelle springen. Oft kam es vor, dass einer der ausgemergelten Schulläufer zusammenbrach. Dann hetzte Brennscheid seinen Schäferhund los. Im Gleichschritt, in aufgelöster Ordnung oder im Stechschritt wurde auch bei schlechtem Wetter marschiert, damit keine finanziellen Ausfälle entstanden. Die Unterhaltskosten der Schulläuferstrecke trug das deutsche Wirtschaftsministerium. Das Reichswirtschaftsamt steuerte die Materialprüfungen zentral und ließ nur Lederersatzstoffe zur Produktion zu, die die Prüfung in Sachsenhausen erfolgreich durchlaufen hatten. Pro Tag und Häftling zahlte es dem KZ 6 Reichsmark. Bei Gummisohlen waren mit mehrmaligen Ausbesserungen schon 3000 Kilometer erreicht worden. Das entsprach einer Laufleistung von 75 Tagen. Doch die meisten Materialien waren schon lange vorher unbrauchbar. Lederfaserstoffe erreichten kaum die Tausendermarke. Eine von der IG Farben hergestellte IG-Lidsohle aus Weich-PVC hatte es aber auf über 2000 Kilometer geschafft. All das wurde penibel notiert. Doch Aufzeichnungen über die Zahl der Opfer gab es nie, oder sie sind zerstört worden. Schätzungen zufolge blieben bis zu 20 Menschen auf der Strecke, täglich. Vernichtung durch Arbeit hieß das bei der SS. Die Pillenpatrouille. Vom 17. bis 20. November 1944 mietete die Marine in einer geheimen Kommandosache das Schulläuferkommando an. Am ersten Abend um Punkt 8:30 erhielten die Häftlinge von Marinearzt Richard ihre hochdosierten Drogen. Die enorm große Menge von 50 bis 100 Milligramm reines Kokain in Pillenform, 20 Milligramm im Kaugummi oder 20 Milligramm Pervitin ebenso als Kaugummi, die etwa siebenfache Dosierung einer herkömmlichen Temla-Tablette. 30 Minuten später, die Wirkung setzte gerade ein, begann der Marsch auf der Teststrecke, ein Lauf bis buchstäblich ans Ende der Nacht. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens, geschlagene 7 bis 8 Stunden durchstapfte Finsternis später, gaben die meisten, wegen wundgelaufener Füße, auf. Der KZ-Häftling Ott Nansen und spätere Mitbegründer von UNICEF beschrieb die Versuche im Nachhinein so: Eine merkwürdige Patrouille marschiert zurzeit ständig um den Appellplatz herum, ähnlich wie der Schuhtrupp. Sie tragen alle Gepäck und singen und pfeifen, während sie gehen. Das ist die Pillenpatrouille. Sie sind Versuchskaninchen für eine neu erfundene Energiepille. Es wird an ihnen ausprobiert, wie lange sie sich nach dem Genuss dieser Pillen halten können. Nach den ersten 24 Stunden hat die meisten es aufgegeben und waren zusammengebrochen, obwohl es heißt, dass man mit diesen Pillen Unglaubliches leisten könne, ohne die übliche Reaktion. Ja, die Deutschen werden jetzt solche Pillen nötig haben. Welchen Misshandlungen die Häftlinge während der Tortur ausgesetzt waren, verschweigen Richards Aufzeichnungen. Versuchsperson Nummer 3, der 20-jährige Günther Lehmann, lief auf 75 Milligramm Kokain als einziger auch am nächsten Vormittag noch weiter. Bis um 11 Uhr drehte er einsam seine Runden, insgesamt 96 Kilometer, ohne Ermüdung, wie es im zynischen Versuchsprotokoll heißt. Um 13 Uhr wurde er in die Baracke zu den anderen geschickt. Dort blieben die noch immer aufgeputschten Häftlinge bis zum Abend. Schlafen konnte niemand. Um 20 Uhr wurden dieselben Drogen noch einmal ausgegeben. Auch in dieser Nacht ruhte keiner. Die Teilnehmer können sich nach Belieben beschäftigen. Vollkommen aufgeputscht auf starkem Kokain oder starkem Crystal Meth im KZ. Am nächsten Tag erfolgte abends um 20 Uhr erneute Arzneimittelgabe. Die Gruppe bleibt unter gleichen Bedingungen auf der Stube. Die Männer spielten Karten, redeten, lasen. Einige legten sich hin, nickten kurz weg, schon waren sie wieder wach. Am Folgetag wurde ihre Erscheinung von Richard beschrieben. Nummer 1, 10 und 11 sehen am Morgen verschlafen, Nummer 9 übernächtigt aus. Die übrigen machen einen nicht beeinträchtigten Eindruck. Weiter Beschäftigung wie bisher. 19.30 Uhr erneute Arzneimittelgabe. Am vierten Tag um 16 Uhr wurde der Versuch beendet. Die unfreiwilligen Probanden wankten in ihre Baracken zurück. Eine zweite Gruppe hatte mittlerweile einen Gepäckmarsch beginnen müssen, bildete eine erneute Pillenpatrouille. Diesen Häftlingen war die Leistung von Lehmann als Maßstab gesetzt worden. Die Drohung lautete, früher aufzugeben als dieser könne den Tod bedeuten. In Folge legten so gut wie alle die geforderten 90 Kilometer zurück. Der Marinestabsarzt notierte zufrieden: Bei dieser Arzneiwirkung sind Veranlagung und Wille weitgehend ausgeschaltet. Die Versuchspersonen wurden offensichtlich in einen ihrer Veranlagung widersprechenden Zustand gezwungen. KZ-Insassen mutierten trotz Auszehrung und schwacher Konstitution zu Marschiermaschinen. Solche Ergebnisse würden Admiral Haie gefallen, konnte er doch nicht davon ausgehen, dass seine Soldaten für den aussichtslosen Endkampf von sich aus noch die nötige Stärke und Motivation mitbrachten. Doch welche Dosierungen hatten sich nun als die besten gezeigt, um den entsprechenden Zustand zu erzwingen? Noch einmal Richard. Das Ziel, Menschen 4 Tage und Nächte ohne oder nur mit geringer Schlafmöglichkeit wach und leistungsfähig zu halten, liegt bei Anwendung der Mittel A bis D im Bereich der Möglichkeit. Die Mittel B und C verdienen den Vorrang. B und C, das waren Kokainsalz und Kokainbase, jeweils 20 Milligramm im Kaugummi. Richards Vorschlag lautete also, die jungen Marinesoldaten sollten Kokain-Kaugummi-Count durch die finalen Wellen des Krieges pflügen, pro schlaflosen Einsatz je 4 Tage und Nächte lang. So sinnlos und menschenverachtend die Versuche auch waren, dem Marinearzt schien seine Dienstreise gefallen zu haben. Er plante sogar weitere Tests. Darin sollte geprüft werden, wie sich die Konzentrationsfähigkeit im Verlaufe solcher durchwachter Tage und Nächte unter Arzneimittelwirkung verhält. Aus Zeitgründen, beziehungsweise weil die Alliierten immer rascher vorrückten, fanden diese Folgeexperimente nicht mehr statt. Angehörige des Marinesanitätsdienstes zählten bei den Ärzteprozessen in Nürnberg nicht zu den Angeklagten. Auch in der Nachkriegszeit behaupteten sie stets, mit der SS nie etwas zu tun gehabt zu haben. Doch das stimmt so nicht. Die Suche nach sogenannten leistungssteigernden Mitteln, die einst bei Ranke an der Militärärztlichen Akademie als freiwillige Selbstversuche angehender Sanitätsoffiziere mit Pervitin begonnen hatte, war unter Federführung der Marine zu Menschenversuchen in einem KZ pervertiert. Der ganz reale Untergang. Am 7. Dezember 1944 stand Dönitz, der sich die Führernachfolge damit wahrlich verdiente, in Dresden vor 5000 Hitlerjungen, die meisten zwischen 15 und 16 Jahre alt, aber auch 10- bis 12-Jährige befanden sich in der Menge. Vorn auf dem Podest, neben dem Mikrofon, war wie eine überdimensionale Urne ein mit Blumengirlanden dekoriertes Mini-U-Boot aufgebaut, das der Großadmiral als die einzige Hoffnung Deutschlands auf den Endsieg pries. Es ging um die Rekrutierung Freiwilliger. Zahllose Hitlerjungen meldeten sich, wurden in den folgenden Tagen in Lastwagen mit geschwärzten Nummernschildern zu ihren Einsatzhäfen gefahren, dort erst bekamen sie eine Marineuniform für diese streng geheimen Einsätze. Selbstredend wussten die jungen Männer nicht, was da auf sie zukam, wenn sie ihre Mützen in die Stirne zogen, auf die ein kleiner goldener Sägefisch genäht war, in die überstürzt zusammengenieteten Torpedogefährde stiegen und die ebenso hastig zusammengepressten Pillen oder mit Kokain gespickten Kaugummis erhielten. Bald würden die meisten von ihnen jämmerlich absaufen, wie junge Katzen im Sack. Heinz Mantei, Oberfähnrich zur See, beschreibt eine Übungsfahrt mit dem Seehund, bei der er und sein leitender Ingenieur ein Aufputschmittel bekamen, dessen Zusammensetzung ihnen unbekannt war. Wir fühlten uns irgendwie überglücklich und fast gewichtslos, alles erschien in unwahrscheinlichen Farben. Bald stellten sich Geräuschhalluzinationen ein und Mantei und sein Mitfahrer glaubten, fantastische Musik zu hören. Die Armaturen im Boot fingen zu leuchten an und veränderten vor ihren Augen Form und Größe. Doch es blieb nicht bei diesen angenehmen Visionen. Die Wirkung verstärkte sich immer mehr, bis ins Beängstigende, verwirrt tauchten sie auf und meanderten stundenlang orientierungslos übers Wasser, ohne sich später auch nur im Entferntesten an ihren Kurs erinnern zu können. Die rauschende Odyssee blieb kein Einzelfall. Ein Oberfähnrich berichtete, dass mit den Aufputschmitteln sehr großzügig umgegangen worden ist. Er selbst lief nie ohne aus. Ein anderer Seehundfahrer bestätigte, auch ihm habe man beim Start in den Einsatz 5 kleine rote Dragees gegeben, mit der Weisung, sie einzeln bei Ermüdung einzunehmen. Nicht aufgeklärt über Effekt und mögliche Nebenwirkungen, nahm er alle Dosierungen schon nach 2 Stunden prophylaktisch. Ergebnis: 4 Tage und Nächte blieb er ununterbrochen wach. Detailliert schilderte ein weiterer Fahrer seine Mission. Im Januar 1945 sollte er feststellen, ob die Mündung der Themse als Operationsgebiet für 5 Tage und 4 Nächte lang andauernde Einsätze geeignet war. In seinem Tauchboot war alles so dicht gestaut, dass er sich in seiner dicken Kluft kaum durchquetschen konnte. Dazu die hohe Drogendosierung. Es war beängstigend. Justiert, eingeschnallt, umgeben von fehlerhafter Technik und eilig zusammengestoppelten Apparaten, ohne Kontakt zur Außenwelt, unerfahren in der Navigation, alleingelassen auf hoher See mit einer Menge Rauschgift im Blut, in einer Metallbüchse, umgeben von Sprengstoff. Die Themsemündung erreichte er, wen wundert es, nie. Auch anderen entglitt die Situation komplett. Einem Fähnrich fuhr die Wirkung der Droge ein und schlug im ständigen Schaukeln sofort aufs Gedärm. Von den Maschinen pumpte derweil der ewig gleiche Rhythmus wie ein Herzschlag. Wenn er pinkeln musste, tat er es gleich im Sitzen, direkt in die Bilge hinein, wo im öligen Wasser der Putenbraten gammelte. Ich war noch nie seekrank, aber jetzt kotzte ich bis auf den letzten Brocken und spie immer weiter. Das war gar nicht seekrank, das war krank, und die Versuchung, einfach alles sausen zu lassen, wurde immer stärker. Wir waren jetzt 2 Tage ohne richtigen Schlaf, ich schwitzte, trotz der Kälte. Das ewige Sitzen war zermürbend, Schaukeln, Gestank, Lärm, Feuchtigkeit. Fear and Loathing im Ärmelkanal. Die gedopten Kleinkampfverbände der Marine stehen stellvertretend für jenen Resthaufen einer einst gefürchteten Armee, die die Welt erobern wollte. Selbst im April 1945 liefen noch Seehunde aus. Ein Kommandant gab an, schon vor dem Start mehrere Tabletten eingenommen zu haben. Auf hoher See sah er Häuser und Straßen vor sich auftauchen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, eine Krähe wollte mich von hinten in den Hals hacken. Ich riss den Kopf herum und sah in die grinsenden Motoren einer auf uns zustoßenden Lightning. Im gleichen Augenblick lösten sich 2 schwarze Punkte vom Flugzeugrumpf. Mit Glück wurden er und sein leitender Ingenieur nicht getroffen und entkamen. Vom 5. bis 7. Tag ihrer Mission schluckten beide je 15 bis 20 Tabletten pro Tag. Ein trauriger Rekord. Als ihr Klein-U-Boot den Stützpunkt Eymöyden erreichte, wo die teilzerstörten Kräne der Docks gegen den niedrigen Himmel ragten, banden die Männer ein weißes Frottiertuch an das Seerohr und setzten sich untergehakt auf den Turmrand. Sie kapitulierten, ganz egal vor wem und was mit ihnen geschah. 7 Tage ohne Schlaf waren nun zu Ende. Nicht nur klaustrophobisch verdichtet im Berliner Führerbunker versank das Reich, sondern auch pharmakologisch überdreht mit Konzentrationslager getesteten Kokain-Kaugummis in den kalten Fluten des Nordatlantiks. Dort tuckerten, tauchten und trieben die Kleinkampfmittel, und in ihnen drin steckte eingepfercht das junge Torpedofutter der Kriegsmarine, auf den härtesten Drogen die Soldaten wohl je zu sich nahmen. Helmut Haie, der verantwortliche Admiral, kommentierte die Einsätze am 3. April 1945 in einem um 14.48 Uhr aufgegebenen Funkspruch. Vorliegende Lageberichte zeigen, dass Kampfgruppe unter vollem Einsatz alles getan und gewagt hat, um Kampfauftrag zu erfüllen. Trotz unklarer Frontlage und trotz unkontrollierbarer Gerüchte ist die Truppe gegen den zurückflutenden Strom nach vorn marschiert. Erneut hat sich bewiesen, dass es immer noch einen Weg gibt, wenn Führer und Truppe aus einem Holz geschnitzt sind. Wenn auch der unmittelbare Erfolg versagt blieb, die Leistung bleibt, auf die wir stolz sind. Führer und Truppe aus einem Holz geschnitzt? Auf gleich starken Substanzen, das trifft es wohl eher. Auch Hayes Behauptung, die Fahrer seien voller Enthusiasmus in ihre dem Untergang geweihten Vehikel gestiegen, ist blanker Zynismus. Zu einer Kämpferelite wollten diese gezwungenermaßen zugedröhnten Männer sicher nicht mehr gehören. Lediglich hatte man ihre letzten Reserven pharmakologisch freigeschaltet. Helmut Haie überlebte den Krieg. Zeit seines Lebens blieb er den deutschen Streitkräften verbunden und wurde 1961 Wehrbeauftragter der CDU-geführten Bundesregierung unter Kanzler Adenauer. Seine Soldaten mit den gestickten goldenen Sägefischen auf den Mützen liegen noch heute in ihren stählernen Särgen auf dem Boden der See. Gehirnwäsche. SS-Hauptsturmführer Dr. Kurt Plötner von der Universität Leipzig wurde nach seiner Verhaftung von den Amerikanern ein starker Körperbau, eine runde Kopfform, mittelblondes Haar, blaue Augen bescheinigt. Hornbrille, kurzsichtig, volle Wangen, bartlos, Degennarbe an linker Schläfe, phlegmatischer Typ. Im Konzentrationslager Dachau bei München hatte er als Abteilungsleiter des Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung ab Winter 1944 an Häftlingen chemische Methoden zur Außerkraftsetzung des Willens erprobt. Sie basierten auf Versuchen, die im Vernichtungslager Auschwitz von Dr. Bruno Weber, Leiter der dortigen hygienisch-bakteriologischen Untersuchungsstelle, mit Barbituraten, Morphinderivaten und Meskalin vorgenommen worden waren. Ausgangspunkt dieser Versuche war die Frustration der Gestapo, der es bei Verhören von gefangenen polnischen Widerstandskämpfern nur begrenzt gelungen war, Informationen zu erlangen. Anders also als in Sachsenhausen, wo das Durchhalten im Fokus stand, ging es in Auschwitz um Gehirnwäsche und Bewusstseinskontrolle. Diese barbarische Testreihe führte Plötner in Dachau weiter und flößte Gefangenen ohne deren Wissen Meskalin ein, ein psychoaktives Alkaloid, das natürlicherweise im mexikanischen Peyote-Kaktus vorkommt. Der Stoff, der von den indigenen Kulturen Amerikas seit Jahrtausenden rituell verwendet wird, um vermeintlichen Kontakt zu den Ahnen und Göttern herzustellen, kann starke Halluzinationen hervorrufen. In den 20er Jahren war Meskalin unter Denkern, Künstlern und Psychologen beliebt, da es angeblich das Bewusstsein erweitert. Der Schriftsteller Aldous Huxley bezeichnete den Effekt in seinem Buch Doors of Perception als ein Öffnen der Pforten der Wahrnehmung. Doch kommt es bei der Wirkungsentfaltung einer Droge stets auf Set und Setting an, also auf die Umstände der Einnahme. Plötner hatte nicht vor, seine Probanden mit dem Meskalin gedanklich freizusetzen, im Gegenteil. Wie sein Vorgänger Dr. Weber in Auschwitz wollte er herausfinden, ob bei Verhörsituationen durch Gehirnwäsche bessere Ergebnisse erzielt werden können. Alles Fragen ist ein Eindringen. Wo es als Mittel zur Macht geübt wird, schneidet es wie ein Messer in den Leib des Gefragten, schreibt Elias Canetti in Masse und Macht. Wenn die Freiheit einer Person zum guten Teil in einem Schutz persönlicher Geheimnisse liegt, so versuchte Plötner, eine besonders scharfe, tief ins Innere, ins Verborgenste des Menschen dringende Klinge zu entwickeln. Für insgesamt 30 Personen löste der pervertierte SS-Schamane das Meskalin heimlich in Kaffee oder Alkohol auf und begann zunächst eine harmlose Konversation mit den ahnungslosen Probanden. Nach 30 bis 60 Minuten stellte sich eine Veränderung ein. Das Alkaloid war über die Magenschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt. Den Versuchskaninchen, die durch die Droge geöffnet wurden, machte Plötner nun weiß, dass er in dem speziellen Raum, in dem das Verhör stattfand, einen direkten Zugang zu ihrem Innersten habe. Also, so schlug er vor, sollten sie doch lieber alles freiwillig erzählen, sonst würde etwas Furchtbares geschehen. Die perfide Strategie funktionierte. Wenn das Meskalin Effekt hatte, konnte die untersuchende Person in jedem Fall selbst die intimsten Geheimnisse von dem Häftling extrahieren, wenn die Fragen geschickt gestellt waren. Selbst über Erotisches und Sexuelles wird bereitwillig berichtet. Mentale Reservierungen gab es nicht mehr. Gefühle von Hass und Rache konnten immer aufgedeckt werden. Trickreiche Fragen wurden nicht durchschaut, sodass eine Anschuldigung leicht von der Antwort hergestellt werden konnte. Plötner konnte seine Testreihe nicht zu Ende führen. Die Amerikaner befreiten das Lager und konfiszierten seine Unterlagen. Es war ein gefundenes Fressen für die US-Geheimdienste. Unter der Führung von Charles Savage und dem Harvard-Mediziner Henry K. Beecher wurden die Versuche unter dem Decknamen Project Chatter und unter anderen Vorzeichen am Naval Medical Research Institute in Washington D.C. weitergeführt und als Matrize für umfangreiche, sich über die gesamten 50er Jahre erstreckende, tausende von Versuchspersonen involvierende Untersuchungsreihen genutzt, deren Ergebnisse den Amerikanern zunächst im Koreakrieg dabei helfen sollten, sowjetische Spione zu enttarnen. Ähnlich wie den Deutschen ging es ihnen darum, die Wirkweise dieser Drogen genau kennenzulernen, als praktisches Instrument für den möglichen Gebrauch bei zivilen und militärischen Strafgefangenen. Ebenso wie die Siegermacht USA sich die Erkenntnisse des Dritten Reiches hinsichtlich des Raketenfluges aneignete, also der Erforschung der äußeren Welten, wurden die NS-Drogenversuche zur Kontrolle der inneren Welten importiert. Das auf Plötners Vorarbeit basierende US-Geheimprogramm MK-Ultra setzte sich Mind Control zum Ziel. Plötner selbst wurde für seine Taten nie bestraft, sondern tauchte bis 1952 als Herr Schmidt in Norddeutschland unter. Im WM-Jahr 1954 ernannte ihn die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg zum außerordentlichen Professor. Drogendämmerung. Je höher ein Mensch auch steigt, desto leichter muss ihm der Verzicht auch fallen. Wenn der Straßenkehrer auf seine Pfeife Tabak oder aber auf sein Bier nicht verzichten könne und wolle, so sage er zu sich, gut, weil dir die Einsicht in die höhere Notwendigkeit eines solchen Verzichtes fehlt, mein Freund, deshalb bist du ja eben auch Straßenkehrer und nicht etwa eine den Staat führende Persönlichkeit geworden. Adolf Hitler. Der erste amerikanische Geleitzug fuhr am 28. November 1944 in den eroberten Hafen von Antwerpen ein. Die Nachschubwege waren damit für die Alliierten gesichert. Im Dezember rückten die US-Truppen in einer breiten Front vom Westen her in Richtung Reichsgrenze vor. Morell schrieb am 9. Dezember 1944 über seine Visite bei Hitler. Wollte aussetzen mit Injektionen, machte dann auf Wunsch wegen bevorstehender großer Anstrengungen 10 Kubikzentimeter Traubenzucker plus Homoseran 10 Kubikzentimeter intramuskulär. In der Folgenacht gab es außerdem Eukodal in die Vene. In diesen Wintertagen häuften sich die großen Anstrengungen geradezu inflationär. Hitler, sich zu einer Art leiblichem Seismographen für die sich abzeichnende Niederlage stilisierend, erlebte beinahe jede Nacht die momentan stärksten Belastungen seines ganzen Lebens und allergrößte Nervenanspannungen durch bevorstehende Ereignisse und die ständigen Terrorangriffe auf deutsche Städte. Dauernd gab er vor, eine Spritze zu benötigen, um all das aushalten zu können. Am 10. Dezember 1944 reiste er in ein weiteres Führerhauptquartier ab, dieses Mal mit dem Namen Adlerhorst, bei Bad Nauheim gelegen. Von hier aus plante er seinen illusionären Befreiungsschlag gegen den Westen, die zweite Ardennenoffensive. Der Leibarzt notierte: Morgens 4.30 Uhr gerufen. Führer hat wieder Spasmus. Eukodal, Eupaverin, intravenös. Aufregendste Tage des ganzen Lebens. Es muss ein großer Sieg errungen werden. 11.30 Uhr mittags. Führer hat noch Spasmen und keinen Schlaf gehabt. Dabei sind große Besprechungen ständig notwendig. Abfahrt abhängig von ein paar wichtigen, zu erwartenden Nachrichten. Größere Injektionen im Zuge nicht möglich, wegen nötiger Frische beim Aussteigen, aber unbedingt nach seiner Auffassung noch eine große intravenöse Injektion nötig. Am 11. Dezember erreichte der desolate Tross in aller Herrgottsfrühe den neuen Kommandostand im Taunus. Aus Sicherheitsgründen, in zwei getrennte Gruppen aufgeteilt, ließ Hitler die Kommandeure der Westfront zusammentrommeln. Waffen und Taschen wurden allen abgenommen, dann fuhr man die verdutzten Generäle eine halbe Stunde lang kreuz und quer durch den kahlen Winterwald, um ihnen die Orientierung zu rauben. Vor einer Bunkeranlage hielt die Kolonne endlich an. Durch ein Spalier schwer bewaffneter SS-Leute ging es zu einer gebeugten Gestalt mit blassem, aufgedunsenem Gesicht, im Stuhl zusammengesunken, mit zitternden Händen, den linken, heftig zuckenden Arm nach Möglichkeit verbergend, wie es General von Manteuffel beschrieb. Das furchteinflößende, geifernde Wrack hieß Adolf Hitler, hatte gerade zwei Reisschleimsuppen zur Stärkung geschlürft und tat so, als hätte er die Lage im Griff, erläuterte den duckmäusernden Offizieren eine Art Angriffsplan, wobei er einräumen musste, dass dies alles ein Wagnis sei und in einem gewissen Missverhältnis zu den Kräften und deren Zustand stehe. In Morells Aufzeichnungen liest sich das gespenstische Treffen beschönigt so. Führer hatte mehrstündige Besprechung mit etwa 40 bis 50 Generälen. Führer soll sehr frisch und lebhaft gewesen sein, begeisternd und impulsiv, gänzlich ohne Beschwerden. Diese zweite Ardennenoffensive verlief ganz anders als die erste, damals im Frühling 1940. Nur noch mit Tricks wurde hantiert und auf schlechtes Wetter gehofft, damit die alliierten Flieger die deutschen Restposten nicht gar zu leicht aus der Luft zusammenbomben konnten. SS-Obersturmbannführer Skorzeny operierte mit 1000 Männern in erbeuteten amerikanischen Uniformen und mit den neuen im Sturmgepäck hinter feindlichen Linien, um Verwirrung zu stiften. Streute das Gerücht, den amerikanischen Befehlshaber Eisenhower ermorden zu wollen, Und eine kurze Zeit lang waren die US-Verbände aufgrund zusätzlich zu treffender Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich abgelenkt. Doch rasch zeigte sich die Vergeblichkeit des deutschen Vorgehens. Wehrmacht und Waffen-SS wurden unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Am 19. Dezember 1944 löffelte Hitler Spinatsuppe und bestellte danach Leber und Pervitin auf Wunsch wegen der derzeitigen Arbeitsüberlastung. Auch das Methamphetamin nahm er jetzt also zu sich. Ob injiziert oder oral, gibt Morell nicht an. Ersteres scheint wahrscheinlich, da er es in einem Atemzug mit dem stets gespritzten Leberpräparat erwähnt. Dass Patient A den Wachmacher auch regelmäßig oral einnahm, und zwar als klandestine Beimischung der Nobelvitamultine, behauptete nach dem Krieg Ernst Günther Schenk, einst Himmlers Ernährungsinspekteur. Er habe eines der golden verpackten Täfelchen im Institut für Wehrpharmazie an der Militärärztlichen Akademie untersuchen lassen, mit dem Ergebnis, dass es Pervitin und Koffein enthalten habe. Auch den Jahreswechsel 1944-45 beging der Führer im Rausch. Zunächst nahm er in Verbindung mit Traubenzucker eine hormonreiche Tierleberinjektion, dann eine Silvestergabe Eukodal intravenös, deren genaue Dosierung Morell nicht notierte, dafür aber den Effekt. Führer ist fast ganz ruhig geworden. Zittern des linken Armes bzw. der Hand nur noch ganz gering. Nach außen hin wurde der Zustand des Diktators nach wie vor glorifiziert. In der am letzten Tag des Jahres 1944 erschienenen Ausgabe der Wochenzeitschrift »Das Reich« schrieb Goebbels: »Der Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, sein Volk zu erlösen und darüber hinaus das Gesicht des Kontinents zu prägen, ist den Alltagsfreuden und bürgerlichen Bequemlichkeiten des Lebens gänzlich abgewandt, ja mehr noch, sie sind für ihn überhaupt nicht vorhanden. Man braucht nur in seiner Nähe zu weilen, um körperlich zu fühlen, wie viel Kraft er ausstrahlt, wie stark er ist.« Auch für die offenkundig schlechte Haltung des Staatschefs hatte der Propagandaminister eine Erklärung. »Wenn er den Kopf ganz leicht gebeugt hält, so rührt das vom ewigen Kartenstudium her. Er ist die Anspruchslosigkeit selbst. Wenn der Mittags- und Abendtisch unseres ganzen Volks so bestellt wäre wie der des Führers, dann bräuchten wir keine Sorgen, um den deutschen Ernährungshaushalt zu haben.« Fatal endete am Vormittag des 1. Januars 1945 der letzte Großangriff der Luftwaffe. Beinahe 1000 Maschinen starteten zu einem finalen Aufbäumen. Doch trotz strengster Geheimhaltung reagierte die alliierte Flugabwehr effektiv und mehrere Dutzend Luftwaffenpiloten stürzten auf ihren letzten Rationen Pervitin vom Himmel. Beim Rückflug jener, die dem Feind entkommen waren, passierte die wahre Katastrophe. Die deutschen Flieger gerieten in schweres Feuer der eigenen Flakartillerie, die nicht über den Einsatz unterrichtet worden war, so klandestin hatte sich alles abgespielt. Auf diese makabere Weise zerstörte sich die Luftwaffe an ihrem eigenen wolkenverhangenen Himmel selbst. Danach fand kein nennenswerter Einsatz mehr statt. Am 2. Januar 1945, dem ersten Werktag des neuen, für den Nationalsozialismus letzten Jahres, fühlte Hitler sich wohl, abgerechnet die Spannung wegen der laufenden Offensive. Er fragte wegen Beseitigung des Zitterns der linken Hand, hierzu Beruhigungsmittel notwendig, die aber wegen der ständigen intensiven Denkprozesse von größter Wichtigkeit, da hemmend, nicht gegeben werden können. Der Eintrag deutet eine Zäsur an, denn danach wurde kein Eukodal mehr verabreicht. Hatte Morell endlich erkannt, wie stark Hitler durch das Betäubungsmittel in irrealen Gefilden verheddert blieb? Oder wollte er aus einem ganz anderen Grund weniger Rauschgift geben, nämlich weil ihn eine neue Sorge umtrieb, die allmähliche Knappheit des Stoffes? Immer wieder bombardierten die Engländer mittlerweile auch die Pharma-Standorte des Reiches und trafen die Kapazitäten empfindlich. 2 Wochen vor Weihnachten hatte es die Firma Merck in Darmstadt erwischt, die Hersteller des Eukodals und Kokains. Zu 70% lagen ihre Anlagen in Trümmern. Ein Mitarbeiter berichtete: In dieser Zeit war der größte Teil der Belegschaft, 2292 Deutsche und etwa 700 Ausländer, damit beschäftigt, in das Chaos der Zerstörung Ordnung zu bringen. Die produktive Leistung war, insgesamt betrachtet, außerordentlich gering, da fast 2/3 der Arbeitszeit durch Fliegeralarme ausfielen. Waren Morell die Vorräte ausgegangen und es gab keinen Nachschub mehr? Am 16. Januar 1945 wurde der Adlerhorst evakuiert. Die zweite Ardennenoffensive war kläglich gescheitert. Niedergeschlagen fuhren Patient und Leibarzt mit dem Zug in die Hauptstadt, zogen sich nebst dem engeren Kreis in den Bunker unter der Reichskanzlei zurück und hatten damit die letzte Station ihrer Wirklichkeitsverneinung erreicht. Früher einmal hatte Morell in einem Brief geklagt, dass er in den vergangenen Jahren nur je zweimal für ein paar Tage in Berlin gewesen sei und seine Frau über ein halbes Jahr nicht gesehen habe. Jetzt befand er sich zwar zurück an Havel und Spree, aber eingegraben unter der Erde wie ein Maulwurf. Am 17. Januar 1945, einen Tag nach ihrer Ankunft, wurde Warschau von der Roten Armee eingenommen. Unaufhörlich rückten Stalins Truppen heran. Last Exit Führerbunker. Am 30. Januar 1945, genau 12 Jahre nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, errichtete die Rote Armee nahe Küstrin einen Brückenkopf westlich der Oder und bedrohte damit unmittelbar Berlin. Bei der Lagebesprechung am selben Tag, der seine letzte Radioansprache folgte, zeigte sich Hitler noch einmal in euphorischer Stimmung. Am 3. Februar 1945 fielen 2.264 Tonnen Bomben auf die Reichshauptstadt. 22.000 Menschen starben. Die U-Bahn wurde an 50 Stellen gleichzeitig getroffen. Am Belle-Alliance-Platz, heute Hallisches Tor, ein vollbesetzter Zug der Hochbahn, der gerade die Haltestelle verließ. Blutrot schimmerte der Himmel. Durch dichte Rauchschwaden hasteten die Überlebenden. Am schlesischen Bahnhof hing ein paar Stunden lang ein großes Flatterband. Wir wollen Frieden, so oder so. Die Militärärztliche Akademie in der Invalidenstraße, wo Ranke einst geforscht hatte, stand da mit verkohltem Dachgebälk, leeren Fensterhöhlen und Bombentrichtern auf dem Sportplatz. Das Hörsaalgestühl war völlig ausgebrannt. Übrig blieben die rauchenden Reste der Mauern. Ständig heulten die Sirenen, die Flak feuerte, andauernd begann der Höllentanz erneut und die Menschen lagen in den Splittergräben. 11 Tage später wurde die Innenstadt von Dresden, wo sich Hunderttausende von Flüchtlingen drängten, aus der Luft dem Erdboden gleichgemacht. Mittlerweile leerte sich das Drogendepot im Führerbunker offenbar tatsächlich. Zumindest wäre dies eine mögliche Erklärung dafür, weshalb Morells Aufzeichnungen die einst geliebten Stoffe nun nicht mehr erwähnen. Am 17. Februar notierte er, F will versuchen, ohne Beruhigungsmittel auszukommen. Außer einigen Ampullen des selbstgebrauten Parasitenleberpräparats schien ohnehin kaum noch etwas vorhanden. Die Symptome, die Hitler in diesen Wochen zeigte, deuteten auf Entzug hin. Das Zittern steigerte sich, rapide verfiel der Körper. Prompt fehlte ihm bei seiner finalen Rede vor den Gauleitern am 24. Februar 1945 die gewohnte Suggestivkraft. Auf seine Besucher machte er einen mitleiderregenden Eindruck, stand gebeugt, sabberte. Seine Ankündigungen über die neuen Wunderwaffen der Marine, heiß Kleinkampfverbände, denen noch das große Wunder einer Kriegswende gelingen würde, nahm niemand mehr ernst. Am selben Tag schrieb Morell an das Reichsministerium des Innern mit der Bitte um Zulassung neuer, in Eigenregie fabrizierter Steroide, zweier Nebennierenrinden und Hirnanhangsdrüsenpräparate. Die realitätsferne Anfrage erhielt keine Antwort mehr. Ein möglicher Grund für Morells Drängen? Da es in Berlin pharmazeutisch so gut wie nichts mehr zu holen gab, geriet der Leibarzt in immer größere Schwierigkeiten, Rezepte für Patient A einlösen zu lassen. Seine Helfershelfer grasten die gesamte in Trümmern liegende Stadt ab. Erst in der 6. Apotheke, erste am Zoo, konnte es ausgefertigt werden mit Abholen morgen. Medikamente sind jetzt selbst für das Hauptsanitätslager des SS-Hauptamtes sehr schwer zu beschaffen. Die meisten kommen wegen Ausbomben der Fabriken in Wegfall. Morell passierte nun das Einzige, was einem Dealer nie passieren darf. Die Kardinalssünde der Versorger, den gewohnten Stoff plötzlich nicht mehr zur Verfügung zu haben. Seit 4 bis 5 Tagen ist der Patient äußerst nachdenklich und macht einen müden, unausgeschlafenen Eindruck. Er will versuchen, ohne Beruhigungsmittel auszukommen, kommentierte Morell den Engpass und fügte beunruhigt hinzu. Führer ist etwas eigenartig zu mir, kurz und in verärgerter Stimmung. All dies ist noch kein Beweis, aber es sind Indizien, die dafür sprechen, dass Hitler im letzten Quartal 1944 süchtig geworden war nach Eukodal und das Betäubungsmittel nun weiterhin ersehnte. Explizit hat er einen solchen Wunsch in den finalen Bunkerwochen unter der Reichskanzlei wohl nie geäußert. Die Anzeichen deuten allerdings darauf hin, dass er allmählich begriff, was er mit sich hatte passieren lassen und in welche pharmakologische Sackgasse er geraten war. Das Ende des Endkampfes nahte und Hitler hatte sein High, seinen Führerrausch unwiederbringlich verloren, schleppte sich unter starken Schmerzen und nur mit größter Mühe durch die niedrigen Gänge der Katakomben, warf seinen Oberkörper vorwärts, zog die Beine nach, kippte nach rechts weg, stützte sich an der kalten Wand ab und schlurfte vom Wohn in den Besprechungsraum zurück. Alle Selbststilisierungsenergie war von ihm gewichen. Was auch immer der Grund gewesen sein mochte, dass er Eukodal jetzt nicht mehr zu sich nahm und auch nicht Morphin, das in den Arztkoffern für die Versorgung von Verwundeten stets bereitgehalten wurde, ohne die Droge blieb nur eine Hülle zurück, deren Uniform mit Reisschleim bekleckert war. Ohne die Substanzen, auf die sich der Organismus eingestellt hatte, schüttete sein Körper keine Endorphine mehr aus. Die Dopamin- und Serotoninhaushalte waren stark in Mitleidenschaft gezogen. Keinerlei Wohlgefühl gab es mehr, keinerlei Schutz gegen das Bedrohliche draußen. Nur noch absolute Dünnhäutigkeit. Die Betonmauern standen zwar noch, doch der chemische Bunker hatte sich aufgelöst. Nun war der Führer unwiderruflich in der Realität seines verlorenen Krieges angelangt. Alles belastete ihn auf einen Schlag um ein unendliches stärker als zuvor, so völlig nackt, bar jeder Glückshormone, ohne künstliche Stimulanz. Eukodal hätte ihm jetzt helfen können. In einer Sekunde würde er vom totalen Schmerz zum totalen Paradies und den ganz großen Gefühlen gelangen. Euphorie würde ihn durchströmen und er könnte seinen Glauben wiederfinden und die anderen motivieren, den Krieg doch noch siegreich zu bestehen. Doch Eukodal gab es für ihn nicht mehr und ohne Rausch gestalteten sich vor allem die letzten Lagebesprechungen im März und April 1945 deprimierend bis fürchterlich. Auf Hitler wirkten die Generäle allesamt so, als hintergingen sie ihn permanent. Das, was nie hätte passieren dürfen, schien zu passieren. Die Geschichte wiederholte sich. Das Militär gehorchte seinem Oberbefehlshaber nicht mehr. Überall glaubte er, dass Sabotage im Spiel sei. Ein zweiter Dolchstoß. Hitler begann zu schreien, zu fuchteln, zu toben, zu wüten. Sein Gesicht verzerrt bis zur Unkenntlichkeit. Nur durch Aggression konnte er sich gegen die Verräter, die er überall witterte, noch wehren. Goebbels, der seinem Chef kaum noch von der Seite wich, sprach dessen Zerfall offen an, bescheinigte ihm, nicht in einer Verfassung zu sein, wie sie eigentlich erforderlich wäre. Die Behandlungsmethoden Morells bedachte der Propagandaminister mittlerweile mit harscher Kritik. Hitlers Körper sei zittrig und mit den vielen Pillen und Narkotika immer wieder aufgepulvert worden. Schon manches Mal habe er überlegt, notierte er, ob die prophylaktischen Spritzen, die jede Erkrankung spätestens bei den ersten Symptomen zu verhindern versucht hätten, nicht eine Art Raubbau an der Gesundheit und dem Leben Hitlers gewesen seien, deren katastrophale Folgen sich jetzt bemerkbar machten. Morgens um 6 lag Patient A nach der nächtlichen Lagebesprechung, während der er beinahe ununterbrochen an seinem leeren Pillendöschen herumgefummelt hatte, völlig ermattet und apathisch auf einem kleinen Sofa, nur von dem einen Gedanken erfüllt, dass nun bald die schönste Mahlzeit des Tages käme. Ein Kännchen Schokolade sowie Kuchen, 3 Teller voll. Zucker als letzte Droge. Noch einmal eine geringfügige Dopaminausschüttung, noch einmal eine kleine Belohnung für das Gemüt. Die einst so hypnotischen, knallblauen Augen blickten trüb. An den lila Lippen hingen Krümel. Eine Süßigkeiten verschlingende menschliche Ruine, über die eine erschlaffte Haut gezogen war. Der Körper fühlte sich taub an, als wäre er nicht vorhanden. Die Temperatur blieb permanent erhöht. Dann ging es unter das Sauerstoffzelt. Bei allen erregte Hitlers Anblick nur noch Abscheu, im besten Falle Mitleid. Alle scharwenzelten ständig um ihn herum, um sich dienstbar zu halten. Trotzdem ging es ihm immer schlechter. Waren alle Getreuen vorher schon nervös geworden, wenn nur einmal gehustet wurde oder er sich das Feuchte aus der Nase geholt hatte? Jetzt zerfiel ihm der Zahnschmelz, die Mundschleimhaut vertrocknete, seine ruinösen Zähne fielen heraus. Sein durch Neurotoxizität irreversibel geschädigtes Gehirn bekam keine neuen Stimulanzien mehr, hatte alle Rezeptoren abgeschaltet, die die Transmitter hätten besetzen können. Und so wirkte gar nichts mehr. Es war nur noch ein Abspulen der alten Warnschlaufen, die Verfolgungsangst, die Panik vor den roten Pusteln, vor den Juden, den Bolschewisten. Fürchterliche Kopfschmerzen setzten ein. Er begann, sich mit einer goldenen Pinzette die gelbliche Haut aufzubohren, mit aggressiven, nervösen Bewegungen, um die Bakterien zu entfernen, die durch die vielen Spritzen vermeintlich seine Körpergrenzen passiert hatten, in sein System eingedrungen waren und ihn jetzt von innen heraus zersetzten. Morell versuchte, einen Aderlass vorzunehmen, um dem Patienten irgendwie Erleichterung zu verschaffen, doch das Blut war durch die fetthaltigen, hormongesättigten Schweineleberspritzen so dickflüssig wie Gelee geworden und gerann sofort, weshalb die Maßnahme scheiterte und Hitler mit einem letzten Anflug von Galgenhumor vorschlug, daraus könne man jetzt höchstens noch Führerblutwurst bereiten. Ganz erbärmlich keuchte Patient A auf seinem harten Führerentzug, zitterte von oben bis unten vor Unruhe, kaute die Luft, verlor Gewicht, die Nieren versagten, ebenso sein Kreislauf. Konzentrieren konnte er sich kaum noch. Ein peinigendes Verlangen quälte ihn, ein unstillbarer Durst einer jeden einzelnen Zelle seines Körpers. Sein linkes Oberlid schwoll so an, dass er auf dem Auge nichts mehr sehen konnte, dauernd drückte und rieb er daran herum. Doch eine Augenschutzklappe mag der Führer nicht tragen. Nur für kurze Zeit verließ er den Bunker noch, schleppte sich in den Garten der Reichskanzlei, wo er über Gebäudetrümmer stolperte und ihn der staubige Wind wie der Mantel der Niederlage umhüllte. Mühevoll ging es wieder zurück. Es gab erneut Kuchen mit Streuseln drauf, alles speziell für ihn zerbröckelt. Ohne funktionierendes Gebiss schlürfte er den Süßkram ein, wodurch zu viel Luft in die Gedärme trat. Gase entstanden. Alle warfen sie etwas hinein in den Führerautomaten, den sie selbst herangezüchtet, den sie selbst entwickelt hatten. Und der kaputte Roboter zappelte noch einmal, tat irgendetwas, erteilte einen sinnlosen militärischen Befehl, rächte sich an irgendjemandem, fällte Todesurteile gegen engste Mitarbeiter wie Karl Brandt, seinen früheren Begleitchirurgen, der im Ärztekrieg in Ungnade gefallen war. Sebastian Haffner irrt, wenn er die Berichte über Hitlers körperlichen Verfall im Bunker unter der Reichskanzlei als hoffnungslos überzeichnet darstellt. Viel eher sind sie nicht präzise und nicht weitreichend genug, denn sie berücksichtigen nicht das mögliche Moment des Entzugs. Auch wenn es schwierig ist, aus dem zeitlichen Abstand und bei löchriger Materiallage eine Diagnose zu erstellen und eine Vergiftungserscheinung letztlich nicht zu beweisen ist, es scheint, als hätte der verlorene Weltkrieg Hitler weniger bekümmert als die körperlichen Qualen, die er selbst durchlebte und die nicht aufhören würden bis zu seinem Selbstmord. Noch stand der Potentat in dieser Zeit zu seinem Leibarzt. Und als er am 3. März 1945 eine letzte Frontfahrt in den Oderbruch unternahm, verbot er Morell aus Sicherheitsgründen die Teilnahme. Der Leibarzt notierte nicht ohne Stolz. Denn dabei könnte es nur zu schweren Verletzungen kommen durch Unfall und Tiefflieger. Wenn mir etwas passiere, hätte er keinen Arzt mehr. Viel wichtiger sei ihm, unterwegs zu wissen, dass er mich stets zu Hause bereit für ihn vorfinden würde. Doch wie lange würde es dieses Zuhause noch geben? Am 7. März überquerten die Amerikaner die Brücke von Remagen und damit den Rhein. Im Osten fiel Danzig an die Russen, im Süden Wien. Morell behandelte zu diesem Zeitpunkt nur noch ins Blaue hinein, verabreichte Vitamine nebst galvanischen Strombehandlungen gegen pauschale Nervenschädigungen. Der Führer, der sich nie in die Spezialkliniken seiner Hauptstadt, wie beispielsweise in die Charité, gewagt hatte, gab derweil ein so verkommenes Bild ab, aus dem auch sein letzter großer Zerstörungsversuch erst erklärbar scheint. Am 19. März 1945 erteilte er den sogenannten Nero-Befehl, der seinen Nihilismus auf den Punkt brachte. Hitler ordnete nicht weniger als die komplette Verwüstung Deutschlands an. Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungslagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebiets sind zu zerstören. Alle Schleusen, Wehre, Talsperren, Kanalbrücken und Hafenanlagen seien zu sprengen, alle Elektrizitätsleitungen herauszureißen, alle Banken und noch übrig gebliebenen Kulturdenkmäler sollten dem Erdboden gleichgemacht werden. Zur kompletten Ausführung dieser letzten Ausgeburt des Hasses kam es aufgrund fehlender Ressourcen nicht mehr. Das Deutsche Reich hatte seine destruktiven Kräfte endgültig aufgebraucht. Ebenso erschöpft waren die Vorräte in Hitlers Medikamentenkabinett. Am 8. April teilte Morell seinen Patienten mit, dass es auch keine Vitamultin-Täfelchen mehr gebe. Alles, was überhaupt noch vorrätig war, wurde nun gespritzt. Obskure Stoffe wie Strophanthose 1 und 2, Benerva-Pforte, Betabion-Pforte, Omnadin. Eilens requirierte Restposten. Substanzen, von denen kaum einer je gehört hatte, wurden plötzlich alle 2 Tage injiziert, machten in dieser Spätphase Karriere, wurden im Pharmasturm an die biochemische Front geworfen, wie die 14-Jährigen, die eben noch die Schulbank gedrückt hatten, an die Flak. Am 16. April 1945 begann der unmittelbare Angriff auf Berlin. 4 Tage später feierte Patient A sein letztes Wiegenfest. Morells Hände zitterten so stark, dass er bei der Geburtstagsinjektion einen Aussetzer hatte. Begleitarzt Stumpfegger musste ran und applizierte, was der Giftschrank noch hergab. Strophanthose, Betabion-Pforte intravenös plus Harmin. Letzteres ein Alkaloid aus der Steppenraute. Dazu gab es zur oralen Einnahme eine verzweifelte Zugabe von Morell. Die Herzkapseln habe ich noch mit Leber versetzt. Dadurch soll eine starke stimulierende Wirkung erzielt werden. Die Entlassung. Ich werde alle Männer der Geschichte weit hinter mir lassen. Ich will der Größte werden und wenn das ganze deutsche Volk dabei verreckt. Adolf Hitler zu Theo Morell. Am Tag darauf, die Russen beschossen mit Stalin-Orgeln die Innenstadt, folgte die Entlassung des Leibarztes. Was nutzte schon ein Dealer, der keinen Stoff mehr hatte und so herunter war, dass er nicht mehr spritzen konnte? »Glauben Sie, ich bin ein Narr?« schleuderte Hitler dem verdatterten Morell entgegen, der ihn mit einem Tablett, auf dem eine irgendwo aufgetriebene Koffeinspritze lag, besuchte. »Sie wollen mir wahrscheinlich Morphin geben«, wütete Hitler. Als Morell protestierte, packte sein Patient ihn am Kragen und giftete. »Gehen Sie nach Hause, ziehen Sie Ihre Leibarztuniform aus und tun Sie so, als hätten Sie mich nie gesehen.« Ein irrer Rat, denn Schwanenwerder war ausgebombt, die Fenster seiner Praxis am Kurfürstendamm mit Pappe vernagelt, die Zwischenwand des Wartezimmers zusammengestürzt. Mit beinahe komisch anmutender Eile verließ der dicke Doktor, nachdem er kurzzeitig vor Hitlers Füßen zusammengebrochen war, als dieser gedroht hatte, ihn erschießen zu lassen, den Bunker, stieg unter Herzbeschwerden und Atemnot die 37 Stufen nach oben und warf sich in einen letzten verfügbaren Dienstwagen, weinend wie ein Kind. Um 2 Uhr nachmittags startete eine Kondormaschine, völlig aufgelöst saß der geschasste Leibarzt darin. Tief über russische Linien und brennende Dörfer ging es, bei Partenkirchen wurde durch Scheinwerfer und Flak die amerikanische Frontlinie überquert und nach einigem Suchen auf einer noch benutzbaren Rollbahn des Fliegerhorstes Neubiberg im Süden von München aufgesetzt. Ziel Morells war das Örtchen Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land, wohin er sein Forschungslabor evakuiert hatte. Ein paar Tage lang tat er dort so, als sei alles irgendwie in Ordnung, betrieb wie entrückt Korrespondenz, kümmerte sich um sein kollabierendes Pharmageschäft, versuchte sein halb zusammengebautes Elektronenmikroskop, ein Geschenk Hitlers, in Betrieb zu nehmen, besprach sich mit einem letzten verbliebenen Mitarbeiter und bat, wohl schon halb wahnsinnig, beim Finanzamt um Verlängerung der Frist zur Einreichung seiner Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuererklärung, da wir infolge kriegsbedingter Personalschwierigkeiten vorher unseren Abschluss nicht fertig bekommen können. Das finale Gift. Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Adolf Hitler. Auch Göring hatte sich, in einer lächerlichen, aus allen Nähten platzenden Tarnuniform steckend, nach Süddeutschland verdrückt. Er wollte, wenn schon, den Amerikanern in die Hände fallen, nicht den Sowjets. Auf Hitlers Handlungsunfähigkeit anspielend, schickte er aus Bayern ein Telegramm in den Bunker, in dem er seine Ambitionen auf die Führernachfolge unterstrich. Hitler tobte über seinen Stellvertreter, warf ihm Schwäche und Verrat vor. Er wisse schon lange, dass Göring Morphinist sei, und enthob ihn aller Positionen und Ämter. Am 27. April verteilte Hitler an seine Getreuen Zyankali, bedauerte mit brüchiger Stimme, ihnen nichts Besseres anbieten zu können. Goebbels Frau Magda wendete zunächst 6 der Kapseln bei ihren 6 Kindern an. Patient A ließ Hund Blondie vergiften als Test. Noch legte er nicht die Hand an sich selbst. In seinem politischen Testament, das er kaum mehr unterzeichnen konnte, weil seine Finger so zitterten, hetzte der an seinem eigenen Toxikum krepierende noch ein letztes Mal gegen die Juden, versuchte, alle Schuld auf diese abzuwälzen und bezeichnete sie als Weltvergifter. Vor dem Olympiastadion wurde derweil Methamphetamin an die Kids verteilt, damit sie sich nicht in die Hosen machten vor den anrückenden Panzern und der schweren Artillerie der Roten Armee. Als Morgengabe hatte Großadmiral Dönitz noch eine Ergebenheitsadresse an den Gröfatz sowie eine Ladung frischer, dem Tode geweihter, weil für den Häuserkampf unausgebildeter Rekruten der Marine nach Berlin geschickt. In der Mitte der Hauptstadt geriet der Bunker ins Epizentrum der Kämpfe, die sich von allen Seiten näherten. An jeder Ecke explodierte oder implodierte es. Gemäuer erbebten unter den Einschlägen. Das Erdreich des Gartens der Reichskanzlei, in dem Hitler schon längst keine frische Luft mehr zu schnappen wagte, wurde immer und immer wieder aufgeworfen. Wo es im Augenblick einmal nicht schoss, da brannte es und stürzte aufstaubend in sich zusammen, während ein Feuersturm Flammen und Rauch und allen Sauerstoff in die Höhe sog. Es war kein stiller Ort, an dem sich dieser Untergang vollzog. Es war ein Inferno und das Ende eines Horrortrips, einer 12 Jahre andauernden Phase des Wahns, in der sich Männer vor der Wirklichkeit gefürchtet, ihr immer mehr zu entfliehen versucht hatten und gerade deshalb schrecklichste Albträume hatten wahr werden lassen. Die imaginierten Bazillen fraßen Hitler in diesen letzten Stunden auf. Er hatte Zeit seines Daseins versucht, sie zu eliminieren, doch es hatte nicht funktioniert. Jetzt plante er einen Doppelsuizid. Intensiv hatte er mit seinem engsten Zirkel das Problem erörtert, was, wenn die Hand beim Abdrücken zu sehr zitterte. Er, der so viel Fürchterliches angerichtet hatte, würde sich jetzt aus der Verantwortung stehlen, und weil für einen goldenen Schuss kein Eukodal mehr griffbereit lag, wählte er Blei. Nur die Pistole ist stärker als die Nadel. Hastig wurde noch die Trauung mit Eva Braun vollzogen, die vom Berghof in die belagerte Stadt gereist war, wie Hitler es pathetisch in seinem persönlichen Testament beschrieb. Nach der gespenstischen Hochzeitszeremonie gab es Spaghetti mit Tomatensauce an der Seite, Blausäure als Nachtisch und Kopfschuss mit einer 6,35 mm Walter. Am 30. April 1945 gegen 15.30 Uhr ging Patient A an seinem eigenen System der Realitätsverdrängung zugrunde, überdosiert an einer toxischen Mixtur, seinem ultimativen, von Anfang an zum Scheitern verurteilten Versuch, die Welt in einem totalen Rausch aufgehen zu lassen. Deutschland, Land der Drogen, der Weltflucht und des Weltschmerzes, suchte den Superjunkie und fand ihn in seiner dunkelsten Stunde in Adolf Hitler. Morells Implosion. Als Hitlers Ableben bekannt wurde, folgten überall im Reich gehorsame Volksgenossen in den Freitod. Die Ehre verlangte es so, oder die Furcht vor Konsequenzen. In Neubrandenburg beispielsweise waren es über 600 spontane Selbstmorde, in dem Städtchen Neustrelitz 681, über 100.000 in Deutschland insgesamt. 35 Generäle des Heeres, 6 Generäle der Luftwaffe, 8 Admirale der Marine, 13 Generäle der Waffen-SS, 5 Generäle der Polizei, 11 der 43 Gauleiter, führende Köpfe der Gestapo, des Reichssicherheitshauptamtes, etliche höhere SS- und Polizeiführer. Alle entfleuchten sie der Wirklichkeit und ließen sich von ihrem Führer führen, ein allerletztes Mal. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Einige Kampfschwimmer von HSK-Verbänden bekamen auf ihren Drogen davon nichts mit und agierten im Vollrausch noch 4 Tage und Nächte lang bis zum 12. Mai weiter in einem Krieg, den es nicht mehr gab. Mitte Mai 1945 wurde Theo Morell von einer Reporterin der New York Times in seinem Versteck in Bayern aufgespürt. Unter der Überschrift »Doctor describes Hitler injections« erschien ihr Artikel wenige Tage später. Kurz darauf geriet der Leibarzt AD in Bad Reichenhall in amerikanische Gefangenschaft, die knapp 2 Jahre andauern sollte. Morell redete in den vielen Verhören zusammenhangslos, widersprach sich häufig, verfiel in langes Schweigen und tiefste Depression. All das, was er sich angehäuft hatte, sein Ein-Mann-Pharma-Imperium, war zerstört. Die Transformation in eine neue Zeit schaffte Morell, im Gegensatz zu vielen anderen, nicht. Über Hitler erfuhren seine Vernehmer dabei wenig. Auch Kriegsverbrechen konnten sie dem vollkommen kraftlosen Arzt nicht nachweisen, der apathisch in seiner Zelle hing und paranoische Schübe durchmachte, bei denen er glaubte, Himmler sei noch immer hinter ihm her, wie beim Ärztekrieg. Als Zeuge für die Nürnberger Prozesse kam er ebenfalls nicht in Frage. Aus seinem Mund war bis auf »Ich wollte, ich wäre nicht ich« kaum noch ein verständlicher Satz zu hören. So entließen die Amerikaner den unförmigen, herzkranken Häftling im Frühsommer 1947 und legten ihn vor dem Hauptbahnhof in München ab. Dort kauerte Morell, der einst mächtige Mann mit den goldenen Eskulabstäben auf dem Kragenspiegel, in zerschlissenem Rock und ohne Schuhe auf dem nackten Pflaster, bis sich eine halbjüdische Krankenschwester des Roten Kreuzes seiner erbarmte und in ein Spital in Tegernsee brachte, wo er am 26. Mai 1948 verstarb. Der tausendjährige Rausch. Im ewigen Historikerstreit, ob das Persönliche einer historischen Person geschichtlich relevant ist oder es viel eher um die Verhältnisse geht, vor denen die großen Helden, Versager oder Täter nur wie austauschbare Puppen agieren, sollen beide Seiten zu ihrem Recht kommen. Die Differenzierung zwischen strukturellen Gründen und individuellen, gerade die Natur des Menschen einschließenden Anlässen als Ursache wichtiger Ereignisse hat bereits der Athener Thukydides als Urvater der Geschichtswissenschaften angesprochen. Tatsächlich kommt im systemischen wie sehr persönlichen Substanzenmissbrauch Hitlers beides zusammen. Das macht seinen Fall so kompliziert und so interessant. Wenn hier der Drogenkonsum des vorgeblichen Abstinenzlers untersucht wurde, dann nicht, um in der intimen Betrachtung nach Sensationen zu suchen. Wie Sebastian Haffner schreibt, die Fehler, die er machte, hatten meist ihre Wurzeln in Fehlern, die er hatte. Nicht die finale Berliner Bunkerphase des Frühjahrs 1945, der Untergang, sondern die polytoxikomanischen Monate nach dem Attentat vom 20. Juli 1944, die Selbstauslöschung, sind am aussagekräftigsten, was Hitler und das Dritte Reich betrifft. Bis heute und trotz aller Versuche, den Blick weg von der Person und hin auf die Struktur zu lenken, nehmen wir den deutschen Diktator als ein Symbol dafür wahr, wie sehr der Willen und die Kraft eines einzelnen Mannes die Geschichte formen konnten. So hatte es bereits sein Propagandaapparat zelebriert. Eine Inszenierung, die lange funktioniert hat. Zu lange. Denn die gesellschaftlichen Realitäten, die das Schicksal der Menschen und auch den Verlauf des Weltkrieges mitbestimmten, waren seit dem Herbst 1941 längst auch in Hitlers Adern angelangt und übten Einfluss auf ihn aus von innen. Zwar war es so, nur weil Hitler es wollte, weil ein einzelner Mensch es sich so in den Kopf gesetzt hatte, griff Deutschland die Sowjetunion an. Aber auch dieser einzelne Mensch war ein Kind seiner Zeit. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, ist es fruchtbar, sich die Dekonstruktion des Hitler-Subjekts, das von seinen Zulieferern immer abhängiger wurde, vor Augen zu halten. Da war eine Gestalt, die an der Nadel hing, an mannigfaltigen Fäden. Im gleichen Maße, wie er die Welt in den Untergang führte, wurde Hitler Produkt der chemisch modernen Epoche mitsamt ihrer in sich widersprüchlichen Rauschgiftbekämpfung. Wenn die zentrale These lautet, dass Drogen im Dritten Reich als künstliches Mobilisierungspotenzial genutzt wurden, um die mit der Zeit nachlassende Motivation auszugleichen und die Führungsklicke funktionsfähig zu halten, müssen wir betonen, dass dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte nicht etwa deshalb derart entgleiste, weil zu viele Suchtmittel eingenommen wurden. Diese verstärkten nur, was ohnehin angelegt war. So trägt dieses Hörbuch vielleicht dazu bei, dass die pervertierte Welt des Dritten Reiches, die so umfassend den Kontakt zu einer lebenswerten Realität verlor und derart viel Leid schaffte, ein wenig besser vorstellbar wird. Sie hörten »Der totale Rausch« von Norman Ohler. Gelesen vom Autor. Ein Hörbuch des Argon Verlags.